because our Jungs halt attack me. Go! Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 214 des offiziellen Communio Podcasts. Und es ist an der Zeit, die Saison 2023-24 endgültig rund zu machen. Und das haben wir heute auch vor. Als erstes aber möchte ich herzliche Grüße nach Bergamo schicken. Atalanta hat es als einzige Mannschaft geschafft, Bayer Leverkusen zu schlagen. Und deshalb kann ich endlich diesen Drop hier spielen, ja, den ich eigentlich schon seit Wochen und Monaten scharf geschaltet habe. I heard Bayer lost. But I think that's not too important for us. Ja, Wahnsinn. Also habe ich wirklich stundenlang rumgebastelt an dem Ding. Ja? Ich denke, es ist ganz gut geworden. Für die Bayern würde ich das jetzt auch nicht mehr spielen. Ja? Das wäre einfach zu inflationär. Ja? Die Münchner waren zuletzt 2011 nicht mindestens Vizemeister und 2007, das war das letzte Jahr, in dem sie schlechter platziert waren als der dritte Platz in dieser Saison. Damals wurden sie Vierter. Ja, oder wie Thomas Tuchel die Leistung in diesem Jahr zusammenfassen würde? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus, würde ich sagen. Ja, also da kann man vermutlich auch eine andere Meinung vertreten. Ich werde deshalb mal beim Communio-Podcast Bayern-Spezi Ralf Müller nachfragen, der heute einer von zwei Experten ist, der mir zur Seite steht. Und damit sende ich Grüße nach Freinhausen in die Nähe von Ingolstadt. Hallo Ralf. Hallo Flo, servus liebe Kommunisten. Ja, Bayern, schlechte Saison, kann man jetzt, weiß ich nicht, ob man es so stehen lassen kann. Wir haben tatsächlich einen Punkt oder zwei Punkte mehr als in der Meistersaison. Ja. Letztes Jahr, also von daher, andere waren einfach besser, muss man ja anerkennen. Ja, man spielt ja nicht in so einem Vakuum, ne? Das ist natürlich so. Mir tut's leid für den VfB Stuttgart, ja? Da ist man in einem Jahr schon mal besser als der FC Bayern und hat trotzdem nicht die Schale. Also Stuttgart wirklich in anderen Jahren, das wäre der absolute Hammer, ja? Wäre der VfB Meister geworden. Aber okay, ne? Hat nicht sollen sein. Also ich höre, so unzufrieden ist man nicht. Und wenn man... Wie war das jetzt? 12 Meisterschaften? Ich mache das nicht aus Spaß. Sie kommen da wirklich nicht mehr. Sie kommen da so ein bisschen durcheinander. Ja, also jetzt haben wir es mal ein bisschen, dass das nicht mehr Wahlergebnis von Nordkorea. Zumindest mal einmal hat jemand anders gewonnen. Und ja, okay. Also du bist nicht mega enttäuscht, höre ich daraus. Nee, also die Bundesliga-Saison, die kann man abhaken. Enttäuschter war ich dann oder getroffener eher von der Champions League natürlich, von der, wie es zustande gekommen ist. Nicht unverdient, aber wie es zustande gekommen ist. Ja, gut. Ich glaube, die eine Szene am Ende, die müssen wir nicht nochmal aufwärmen. Es ist halt, wir sind halt im Konjunktiv da unterwegs, ob das Ding dann nochmal reingegangen ist. Ich wollte nur sagen, so, du bist nicht so enttäuscht. Tuchel sagt, es war nicht so schlecht. Gab auch andere Meinungen, andere Experten, die haben zum Beispiel das gesagt. So einen Scheiß kann man ja nicht angucken. Ja. Also auch da, ne? Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, ja, und aus Freinhausen würde ich sagen, Ralf, holen wir den Nick auch direkt dazu und gehen in den Hochtaunuskreis. Und Nick, der wird mit dem Ergebnis der Frankfurter Saison vermutlich zufrieden sein, wenn man eben nur auf das schaut, was hinten rauskommt. Mindestens Europa League ist das für die SGE, aber mit dem Sportclub aus Freiburg, da wird er hadern, wie sie im Saisonfinale noch Europa weggeschmissen haben. So muss man das fast sagen. Ist das in etwa richtig zusammengefasst, Nick? Ja, das geht so in Ordnung, glaube ich. Also ich bin deutlich zufriedener auch mit der Frankfurter Saison als viele andere Frankfurter. Dachte mir, dass es schwierig wird, junger Trainer und so viel Umbruch, aber bin eigentlich auch mit der Saison ganz fein und mit dem Ergebnis natürlich super zufrieden und ja, als Freiburger sehr ärgerlich, aber bin da auch gespannt, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Gibt ja viel zu bereden, wenn man über Freiburg reden wollen würde. Genau. Und die Eintracht vielleicht, ne, auch deswegen kommt sie vielleicht zu schlecht weg, weil immerhin Bundesliga-Rekord aufgestellt in dieser Saison. Weißt du welchen? Nick. Der schlechteste Sechstplatzierte. Ah, habe ich dich aufs Glatteis geführt. Aber du weißt es natürlich. Also, der schlechteste Sechstplatzierte, was die Punktebilanz angeht, der Historie. Das ist die Eintracht. Es ist nicht so, dass ich das wüsste, aber das war jetzt der einfachste Guess, würde ich behaupten. Ja, aber Respekt, Hut ab und vielleicht schon mal so ein bisschen auf das, was noch kommt. Wir haben heute generell einen Quiz-Teil, wo ich hier das Fachwissen von Ralf und Nick einmal genau auf den Zahn fühlen werde. Ihr da draußen seid natürlich herzlich eingeladen, mitzuraten. Das kommt gleich in einem Segment. Bevor wir damit aber loslegen, gibt es noch einiges an Housekeeping, was wir zu erledigen haben. Und das mache ich mal. Ich glaube, es ist cleverer, das an Anfang der Sendung zu stellen, als wenn wir dann nach, was haben wir jetzt? Wir haben 4,5 Stunden, denke ich mal, so eingeplant, ne? Grob. Und dass wir das dann danach noch machen, da seid ihr nicht mehr aufnahmefähig. Also die wichtigen Infos, die bekommt ihr jetzt von mir vorneweg. Ihr habt es vermutlich auch schon mitbekommen, dass die EM bald losgeht. Ja? Und da auch nochmal der Hinweis, macht mit beim EM-Spiel von Communio mit eurer ganzen Community oder ihr findet eine neue Community für die Europameisterschaft. Ich glaube, das ist super. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wen soll ich mir denn jetzt holen von Georgien oder Albanien? Da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Keine Sorge, Nick und ich werden eine Sonderfolge zur EM aufnehmen und euch mit den wichtigsten Infos dazu versorgen. Alles, was den Modus angeht, Spielerempfehlung. Da werden wir ein schönes, rundes Paket für euch schnüren und so etwa um den 6. Juni herum könnt ihr mit der Folge rechnen. Da werden wir also den Scheinwerfer mal weg von der Bundesliga und ganz drauf auf die Europameisterschaft für euch richten. Also wenn ihr da spielen wollt, dann könnt ihr euch das im Kalender anstreichen und dann werden wir euch bereit machen für die Europameisterschaft. Ich glaube, das ist nicht zu viel versprochen. Und der Host dieser Folge wird Nick sein und das ist auch die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Denn nach 5 Jahren werde ich die Alleinherrschaft über den Communio-Podcast abgeben. Nick und ich werden uns in der kommenden Saison das Ganze etwas aufteilen. Ihr habt dadurch mehr Abwechslung und ich habe ein bisschen mehr Flexibilität im Alltag. Also eine klassische Win-Win-Situation, wie man so sagt. Also da hat sich die eine BWL-Vorlesung doch gelohnt, die ich 1999 mal besucht habe. Also ihr seht, da ist ordentlich was hängen geblieben. Und last but not least, herzlichen Glückwunsch an den Steiger, der sich wirklich in einem dramatischen Meisterschaftsfinale in der Communio Podcast Liga gegen unseren Experten Ralf Müller durchgesetzt hat, ist Meister geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Vorsprung waren es am Ende, Ralf? Ich glaube 13. 13 Punkte. Wie viele Punkte hat Marco Friedl am letzten Spieltag gemacht? Ich glaube 12, oder? 12? Ja, okay. Und denjenigen, den ich für ihn aufgestellt habe, war Juranovic, der den Elfmeter verschossen hat und -1 eingefahren hat. Ja. Ah, dann, ja, auch das ist natürlich bitter. Ne? Hättest du mal auf Marco Friedl setzen sollen? Ja. Also du siehst, wenn man den Werderanern nicht vertraut, kann das böse in die Hose gehen. Ja, no? Ich hatte daran zu knabbern. Ja. Sehr zu. Nein, aber ich finde es gut. Ja, Ralf, du hast schon so viele Titel in der Welt. Ne? Das ist wie in der Bundesliga. Ja, man muss auch gönnen können. Man muss auch mal gönnen können. Also Glückwunsch an den Steiger, der ist im nächsten Jahr wieder dabei in der Podcast-Liga. Die Bewerbungsfrist ist geschlossen, wenn ihr diesen Podcast hört. Das heißt dementsprechend, alle, die schon uns was eingesandt haben, ihr seid in der Verlosung. Je nachdem, wann ihr es hört, habt ihr schon eine Nachricht. Entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Wie immer überlassen wir das ganz der Glücksfee Thomas Doll. Der wird das auch in diesem Jahr für uns machen. Extra noch aus Jakarta haben wir ihn zugeschaltet, ja, um diese Ziehung vorzunehmen. Ja, aber ich glaube, oder habt ihr noch was ihr loswerden wollt, bevor wir reinstarten? Zwei Sachen. Ja. Chronistenpflicht Nummer 1. Bayern hatte 11 Titel in Folge, weil du vorher gesagt hast 12. Also es waren 11. Ja, siehst du. Man kommt durcheinander. Ja. Ja, gut, dass du es nochmal nachgeschaut hast. Genau, ja. Also das Dutzend nicht voll gemacht, aber es waren 11. Und ich will auch noch aus der Podcast-Liga unseren Martin gratulieren, der, glaube ich, jetzt zum 5. Mal dabei ist und den 4. Titel geholt hat mit dem Pokal jetzt dieses Mal. Also auch eine sensationelle Leistung, stark. Immer ganz oben zu landen. Ja. Ist nicht einfach. Nee. Also das stimmt. Ja, kann man da nochmal herausstreichen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison. Ja? Und wenn du nichts mehr hast, Nick, dann würde ich sagen, können wir reingehen. Ich bin mental schon voll im Quiz. Ja, okay. Wunderbar. Und das läuft folgendermaßen ab. Wir haben es in den letzten Jahren schon immer gemacht. Ich habe die Statistikkönige der abgelaufenen Saison herausgesucht in verschiedenen Kategorien. Da dürft ihr also dann immer einen Tipp abgeben. Ich habe mir auch diesmal hier neben einen Zettel hingelegt. Ich werde mal Buch führen, damit wir das Ganze auch, zuletzt habe ich es immer so ein bisschen im Kopf nachgehalten und das war dann so wie mit den 11 oder 12 Meisterschaften der Bayern. War vielleicht dann am Ende nicht ganz so gut gemacht. Also ich werde hier als Quizmaster lerne ich noch dazu, werde also Punkte vergeben und dann sehen wir, ja, wo Bartel am Ende den Most holt, ne, oder wo der Frosch die Locken hat, ihr könnt es euch aussuchen. Nach dem Quizteil geht es dann weiter mit den Comunio Awards. Auch das ist schon gute Tradition bei uns im Comunio Podcast, also in verschiedenen Kategorien. Tops und Flops der abgelaufenen Saison, das ist unsere persönliche Meinung. Anders als sonst haben wir auch kein gemeinsames Skript diesmal, sondern jeder weiß die Kategorien und darf seinen nennen. Also da sind Doppelnennungen, sind da möglich. Das gilt auch für unsere Top 3 der Woche. Da lassen wir euch bei uns über die Schulter spinksen. Welche Spieler stehen bei uns auf dem persönlichen Einkaufszettel nach dem Saisonübergang ganz oben? Das haben wir dann in der Top 3 der Woche zum Abschluss für euch. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Die Statistik Awards. Jetzt müssen wir noch festhalten, wer starten darf, wer den ersten Tipp abgibt in der ersten Runde. Da fangen wir an mit einer Schätzfrage. Die meisten Ballverluste. Also erstmal, wenn ihr den Spieler kennt, ja, dann habt ihr schon gewonnen, dürft ihr anfangen. Oder aber auch sagen, nee, ich will erstmal sehen, was der andere vorlegt und könnt da nachziehen. Also meisten Ballverluste der vergangenen Spielzeit. Welcher Spieler hat das produziert? Nick, komm, du bist erfahrener da, du musst die erste Antwort geben. Boah, geh mit dem Steilpasskönig Kevin Stöger. Der ballert jeden Ball einfach in die Tiefe und dabei kommen viele Torschussvorlagen bei raus und so, aber halt auch viele Fehlpässe. So, damit darf Nick anfangen oder sagen, dass Ralf anfängt, denn es ist Kevin Stöger. Echt? Okay, krass. Wahnsinn. Weißt du auch, wie viele in etwa? Schätzfrage. Boah. Was kommt da zusammen an 34 Spieltagen? 33 hat er absolviert. Oh, gib mir 20 pro Spiel, sind wir bei 680. Nicht so schlecht, 787 Ballverluste Kevin Stöger. Nur knapp 100 daneben. In dieser Kategorie. Aber da fängst du schon mal gut an. Du kriegst schon mal einen Gummipunkt, Nick. Ja. Das heißt also, wenn es am Ende unentschieden stehen sollte, ja, kommst du mit Stöger da rein. Ralf kann natürlich sagen, hätte ich auch gesagt, aber nee. Ja, ich hätte, genau. Du hast aber so eine Liste, oder? Wo von 1 bis 10 oder so? Kommt, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht Musiala, der hat ziemlich viel ins Dribbling geht und viel verliert. Ja, nee. Auf 2 war übrigens Manuel Riemann, ja, weil Ballverluste sind auch Fehlpässe, die damit einzahlen. Okay. Ja, das nur mal so hin. Okay. Nick, möchtest du anfangen mit Antworten gleich oder soll Ralf überlassen? Wir machen es dann immer im Wechseln. Du ziehst. Also ich ziehe beim ersten Mal nach. Erste Statistik, die wir haben, das sind die gewonnenen Zweikämpfe. Das ist eigentlich was zum Warmwerden, Ralf, du darfst starten, ihr da draußen natürlich auch. Gewonnene Zweikämpfe. Wer führt viele Zweikämpfe? Verteidiger? Ganz kurz, absolute Zahl oder Prozentzahl? Absolute Zahl, nicht die Quote. Ich dachte, du willst den Namen haben. Ja, ich will den Namen haben, aber nix Frage zielt dahin, machen wir dem Spieler mit der besten Zweikampfquote oder in den meisten gewonnenen Zweikämpfen. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen. Ja? Ich will aber die meisten gewonnenen Zweikämpfe. Die Quote, da unterscheiden sich die Top-Leute meistens nicht so. Also, ja, da geht es um halbe Prozentzahlen. Wir haben die meisten gewonnenen Zweikämpfe. Ich wäre bei Bernardo von Bochum. Okay, Nick? Boah, sehr, sehr guter Guess. Im Winter war es Sepp Vandenberg und ich würde einfach dabei bleiben. Okay, der Punkt geht an Ralf. Es ist Bernardo. Vandenberg ist auf 3. Auf 2 übrigens Tim Kleindienst, der einzige. Das wäre mein nächster Gast gewesen. Offensivspieler in der Top 4. Der vierte ist Patrick Meinker mit 230. Und Chabot dann kommt wahrscheinlich eine Lücke. Auch dabei, oder? Ich habe nur die Top 4, aber nach den Top 4 ist eine Lücke. Und zwischen 1 und 2 ist ja auch eine riesige Lücke. Also Bernardo 285, okay. Gewonnene Zweikämpfe. Kleindienst auf 2 mit 232. Aber Chabot hat ja die beste Quote, also da wurde ja sehr viel gehypt jetzt auch. Genau. Ich weiß gar nicht, ob der Transfer zu Stuttgart schon offiziell ist. Es gibt ja immer unterschiedliche Daten. Ja, der Transfer nach Stuttgart ist offiziell. Ja, und da wurde ja viel gehypt, dass er der mit der besten Zweikampfquote in der Bundesliga sei. Gut. Also im Moment steht es 1-0 für Ralf. Nach der ersten Frage. Und die zweite Frage, Nick beginnt diesmal die meisten erfolgreichen Pässe in der Bundesliga, hat gespielt. Und eine Regel noch, wenn also keinen Namen zweimal sagen, sonst haben wir hier nachher Taktiererei. Ey, gut, da brauchen wir gar nicht anfangen, das ist Granit Xhaka, also ja. Ah, ja. Ralf, also. Willst du noch wen anders? Ralf, du kriegst einen Gummipunkt, wenn du einen der Top 4 nennst. Ja, wahrscheinlich auch irgendein Leverkusener Innenverteidiger, Tah. Tah ist nicht dabei. Xhaka ist die Nummer 1 und zwar meilenweiter Abstand. 3003 erfolgreiche Pässe hat Granit Xhaka gespielt in der letzten Saison. Auf Platz 2 wäre Nico Schlotterbeck mit 2370. Angelo Stiller hätte ich noch, müsste auch oben dabei sein. Stiller ist auf 3, ja, sehr gut, Nick. Und Waldemar Anton ist auf 4 mit 2301 und dann kommt eine Lücke. Deswegen, ich habe es meistens so zusammengeschrieben, bis dann irgendwo jemand abreißen lassen muss. So. Ja, ich habe zu viele Analysen über Granit Xhaka und Leverkusen geschrieben, um nicht zu wissen, dass der Mittelfeldregisseur von Bayer Leverkusen nicht mit 100 Millionen, also ich glaube, es sind knapp 1000 Pässe oder so mehr als der zweite, da auf Platz 1 liegt. Ja, 633 Pässe mehr als der zweite, als Nico Schlotterbeck. Ja, das ist schon viel. Dann haben wir eine andere Kategorie, meisten erfolgreichen Pässe ins Angriffsdrittel reingespielt. Um jetzt nicht nur zu sagen, wir nehmen nicht alle, wir nehmen die meisten ins Angriffsdrittel. Ralf, du darfst diesmal starten. Ins Angriffsdrittel. Bleiben wir beim Bayern-Spieler. Ich gehe mal mit einem guten Passer Kimmich. Und Nick darf? Bleib bei meinem Freund Granit Xhaka. Ah, das war eine Fangfrage. Xhaka ist wieder auf der 1, 868, 2 Punkte und ein Gummipunkt. Aber immerhin, Kimmich ist in der Top 5 mit 533 erfolgreichen. Aber ihr seht, der Abstand zu Xhaka mit 868 ist groß. Und auf Platz 2 folgt ein Leverkusen. Hast du eine Idee, Ralf? Sein Partner dann wahrscheinlich, Palacios. Nein, Florian Wirtz ist es. Mit 762 erfolgreichen Pässen. Dann haben wir Angelo Stiller, 544. Und dann kommt ein dritter Leverkusener mit Alejandro Grimaldo, 535. Also drei Leverkusener in der Top 5 meisten erfolgreichen Pässe. Ich überrascht, dass Stöger nicht dabei ist, tatsächlich. Ja, ja. Weil der feuert ja gerne lang. Gerade die halt aus der eigenen Hälfte ins letzte Drittel ist ja so ein Stöger-Pass eigentlich. Ja, aber da muss zumindest eine Lücke oder ich habe dann irgendwann aufgehört. Vielleicht ist er auch Sechster. Ja, ich habe die Liste jetzt nicht, sondern ich habe es mir rausgeschrieben. Okay, nächste Kategorie, die meisten erfolgreichen langen Pässe aus dem Spiel und ich helfe jetzt schon mal ein bisschen. Es ist nicht Granit Xhaka. Wer ist dran? Nick ist dran. Okay. Die meisten langen Pässe aus dem Spiel. Oh, Nico Schlotterbeck. Ich werde tatsächlich auch beim Dortmunder gewesen und ich würde Hummels nehmen. Also, Schlotterbeck ist auf der 2. Da würde ich dir einen zweiten Gummipunkt für geben. Nick? Können wir noch eine Runde raten? Ja. Wen hast du? Mein zweiter Gast war Kevin Vogt, der auch dieses Jahr sehr viel vertikal gespielt hat. Nee, Vogt taucht hier nicht weit oben auf, sondern es ist jemand mit ganz weitem Abstand, über 200, also Schlotterbeck hat 179 erfolgreiche lange Pässe gespielt und der auf 1 ist, hat 393 erfolgreiche Pässe gespielt, also mehr als 200 mehr, also mehr als doppelt so viel wie Schlotterbeck und es ist Manuel Riemann, ja, 393 erfolgreiche lange Pässe. Lang. Ja, aber das ist trotzdem schon beeindruckend. Er ist auch gegenüber den anderen Torhütern. Ja, also Schwäbe ist übrigens auf 3. In der Top 13 gibt es nur einen Feldspieler in dieser Statistik und das ist Nico Schlotterbeck. Von daher war das schon ein sehr guter Tipp. Interessant ist, dass dann Miloš Veljković kommt mit 121, obwohl der nicht so viel Zeit gespielt hat in dieser Saison. Und es gibt auch, Ralf, ich gebe dir auch mal einen Gummipunkt, weil mich hat es interessiert, ich habe es auch mal nach 90 Minuten hochgerechnet und da ist Hummels der beste Feldspieler. Ja, also im Schnitt Hummels pro hat 90 in der Bundesliga Minuten, halt zu wenig gespielt. Also genau. Schlotterbeck hat viel gespielt und Hummels nicht. Genau, pro 90 Minuten Hummels aber der beste Feldspieler und dann der zweitbeste ist Veljković. Also auch Veljković, das zeigt halt, in manchen Kategorien ist Veljković wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, nur halt verteidigen und so. Das ist halt nicht so, aber ja gut. Vielleicht sollte man ihn dann mal dem BVB empfehlen. Und interessant und vielleicht auch der Grund, warum angeblich Manchester City an Zetterer interessiert ist, pro 90 Minuten erfolgreiche lange Pässe, Riemann auf 1, Zetterer auf 2. Ja, also auch Zetterer mit einem sehr, sehr guten Wert da, was das angeht. Okay, nächste Kategorie, die wir für euch haben, und das ist eine, generell habe ich die Kategorie bei SofaScore, könnt ihr einsehen, das sind auch alles Kategorien, die natürlich in den SofaScore einzahlen. Da könnt ihr diese verschiedenen Statistiken und könnt es auch sortieren, ich finde es ganz gut gemacht. Die nächste Statistik gibt es in dieser Form nicht bei SofaScore, die habe ich aus der DFL-Datenbank. Deswegen, also das nur mal als kleiner Disclaimer, weil es geht um die meisten erfolgreichen Flanken, aber aus dem Spiel heraus. Ja, das heißt, wir haben Standardsituationen da rausgerechnet, weil wenn wir Standardsituationen drin hätten, ich will halt die Flankengötter aus dem Spiel haben und nicht die, die die meisten Ecken und Freistöße treten, denn wer wäre dann ganz klar auf 1? Ja, da kommt es wie aus der Pistole geschossen von euch beiden, genau, Kevin Stöger, ja, wäre da weit vorne gewesen, habt ihr natürlich recht, ist bei den erfolgreichen Flanken aus dem Spiel, ist das nicht der Fall, sondern da ist jemand anders auf der 1, Ralf, du hast den ersten Tipp. Kurze Nachfrage, erfolgreiche Flanken heißt Flanken, die angekommen sind oder Flanken, ja, die zu Toren geführt haben? Nee, Flanken, die angekommen sind. Wichtig dabei, Flanken sind über dem Rumpf. Ja, alle flachen, genau, Hereingaben, genau, flache, sind keine Flanken. Das ist gut, das ist Nick und ich hatten diese Diskussion mit dem Statistikdienstleister, okay, in der vergangenen Saison, wo es um diese Frage geht, warum das eine keine Flanke ist. Ja, ich habe drei Namen vor Augen, ich entscheide mich aber für David Raum. Okay, Nick, wen hast du? Ich darf nicht mit David Raum gehen. Nee, darfst nicht. Also dann gehe ich auf Grimaldo, aber ich glaube, Grimaldo hat halt einfach zu viele flache Hereingaben, also wäre auch bei Raum gewesen. Ja, Raum ist hier 1. Oh. Ja, damit ist Nick nur noch mit einem Gummipunkt vorne gegenüber Ralf. 2 und 1 Gummipunkt für Ralf, 2 und 2 Gummipunkte für Nick. Vielleicht tauschen wir die mal um. 3 Gummipunkte, ein ganzer Punkt oder so. Müssen wir mal sehen. Habt ihr noch eine Idee, wer auf 2 und 3 kommt? Ja, also, vermutlich nicht, sonst hättet ihr es getippt. Ne? Also drei Namen wären gewesen: Raum, Grimaldo und Honorar hätte ich noch gehabt. Genau, und Honorar wäre bei mir noch ein Tipp und dann hätte ich noch Mitch Weiser genommen, der ja auch. Ah, das ist die 3, der Mitch. Deswegen habe ich die Kategorie gewählt. Ja, Mitchell Weiser auf der 3, 26 Punkte. Hätte, wenn ihn jemand geantwortet hätte, hätte es 4 Punkte gegeben von mir, ja, für diesen Tipp, aber leider habt ihr nicht. So, nächste ist einfach oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch eine Fangfrage. Man weiß es nicht. Meisten Torschussvorlagen. Nick darf beginnen. Oh, die meisten Torschussvorlagen. Das hatte ich neulich, ich habe es neulich noch irgendwo gelesen, aber ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr dran. Würde mit Florian Wirtz gehen. Ralf? Ja, dann nehme ich Grimaldo. Ich wäre jetzt auch bei Wirtz gewesen, aber dann bleibe ich bei Grimaldo. Da müsste ich euch eigentlich beiden einen Punkt abziehen, weil die sind jeweils nicht in der Top 4. Nein, natürlich Kevin Stöger. Kevin Stöger? Natürlich, ich habe es vorher noch gesagt. Ich habe es vorher noch gesagt, natürlich Kevin Stöger. 127 Torschussvorlagen, Kevin Stöger auf Platz 2. Und auch da muss man mal, den muss man im Auge behalten, sollte sich der Verein vielleicht ein bisschen berappeln. Wir haben ihn eben schon gehört, auf Platz 2, was die erfolgreichen Flanken angeht, aus dem Spiel heraus. Und bei den Torschussvorlagen auch auf Platz 2, Franck Renoir von Borussia Mönchengladbach, 91. Okay. Dann Julian Brandt, 82. Und dann der beste Leverkusener, weder Wirtz noch Grimaldo, sondern... Dann wahrscheinlich auch wieder Schaka, oder? Jonas Hofmann. Und das finde ich interessant, wow, bei der geringen Spielzeit, die er hatte. 81 Torschussvorlagen auf Position 4. Na, wobei man da sagen muss, Hofmann hat ja in der Hinrunde, wo sie so überragend viel geschossen haben und auch viele, und Boniface hat ja jeden Schuss genommen, da hat ja Hofmann Stamm gespielt. Also er hat ja nur dann in der Rückrunde seinen Stammplatz verloren. Ja, ja, klar, aber ja gut, also nur weiß ich nicht, also von Spielminuten her finde ich es trotzdem erstaunlich, aber Jonas Hofmann, da also Spielstand unverändert, ein Gummipunkt. Kevin Stöger ärgert mich, ja, der hat allein im letzten Spieltag gegen Bremen irgendwie alleine den Rekord aufgestellt, irgendwie mit, was waren es, ich glaube 20 Torschussvorlagen oder sowas, also das war viele, ja. Und ist übrigens auch so, ist neuer Bundesliga-Rekord. Die vorherige Bestmarke hatte Kevin De Bruyne in seiner Wolfsburger Saison mit, ich glaube, 113. Und Stöger jetzt mit 127, also neuer Bundesliga-Rekord. Neuer Verein kennen wir noch nicht, Borussia Bochum, ne? Wir kennen sie, Borussia Bochum, ja, BVB. Ja, Blau-Gelben. Ja, genau. Ja, also Bochum hat schon bekannt gegeben, dass er den Club verlassen wird. So, mehr wissen wir, Stand der Aufnahme noch nicht. Ihr seid vielleicht schlauer da draußen, aber mit Sicherheit ein interessanter Spieler für viele Clubs. Nur nicht für Ralf Rangnick, ja, EM ist er nicht dabei. So, nächste Kategorie. Diesmal darf Ralf wieder vorlegen, die meisten Torschüsse der abgelaufenen Saison. Harry Kane. Und Nick? Sind wir bei Torschüssen oder Schüssen aufs Tor? Nee, Torschüsse. Also insgesamt Die müssen nicht aufs Tor gekommen sein. Oh, ja, wahrscheinlich auch Harry Kane. Openda wäre mein zweiter Guess. Ja, du kriegst einen Gummipunkt dafür, weil Openda ist auf der 2 und Kane ist auf der 1. Mit weitem Abstand 146 Torschüsse in der letzten Saison, Openda bei 121. Dann finde ich ganz interessant, deswegen habe ich es mit ihr reingenommen, auf Position 3. Dennis Undav mit 107 und auf 4 ist Gyrassi mit 92. Also Undav hat deutlich häufiger aufs Tor geschossen als Gyrassi. Der hat halt einfach nur mehr geknipst. So, damit ist Ralf. Gyrassi macht, wenn der 100 Mal aufs Tor geschossen hätte, hätte er 100 Tore gemacht. Also. Ja, so ungefähr, ja. So, nächste Statistik finde ich interessant. Da ist der, der den besten Guess abgibt. Also ich habe eine Top 3 rausgesucht, weil die herausstechen. Wenn einer von euch den einen hat, der andere hat keinen, der höher ist, gibt es einen Punkt dafür. Ja, nur um das schon mal klarzustellen, ihr müsst nicht zwingend die Nummer 1 haben. Denn jetzt kommen wir darauf, Nick, du hast so ein bisschen von der Nachfrage her, hat das schon in die Richtung gezielt. Die Torschüsse, die auch wirklich aufs Tor gekommen ist, wer hat da die höchste Prozentzahl? Also von den, wenn ihr die insgesamt die Torschüsse nimmt und dann wird geschaut, wie viele von denen sind aufs Tor gekommen. Nur zur Information, da zählt Pfostenlatte zählt nicht dazu. Also entweder war der Ball drin oder Torwart musste halten. Das ist die Kategorie. Wer hat da die höchste Quote gehabt? Es sind nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 15 Torschüsse abgegeben haben in der letzten Saison. Und Nick startet. Ja, also ich glaube, ich gehe mit Gyrassi, weil sonst wüsste ich gerade echt keinen. Ralf? Ich würde noch mal keinen nehmen. Sind beide nicht dabei? Position 1 finde ich ganz interessant. Marco Reus, 59% seiner Torschüsse sind aufs Tor gekommen. Position 2, Benjamin Šeško, 56,5%. Und auf Position 3, auf den möchte ich das Augenmerk so ein bisschen legen, das ist Dennis Undav. 56,3% seiner Schüsse sind aufs Tor gekommen. Und Undav hat noch 5-mal Latte oder Pfosten getroffen. Wenn man die noch dazu nehmen würde, ja, dann wäre die Quote bei ihm bei über 60% der Abschlüsse, die aufs Tor kommen. Das ist beeindruckend. Ja, Kane ist irgendwo in den 40ern, meine ich. Okay. Ja, also da sind die drei. Kann ich leider keinen Punkt. Regie? Nee, kann ich leider keinen Punkt für geben. So, nächste Kategorie, die wir haben. Großchancen vorbereitet. Und Ralf, du darfst starten. Dann sage ich jetzt einen Stöger. Okay, und Nick ist dran? Oh, das ist unfair. Ja, wahrscheinlich. Ja, Honorar. Honorar ist richtig. Oh, ja, 19 Großchancen. Wegen der Ecken. 19 Großchancen für Franck Honorar. Stöger ist auch dabei, aber der ist nur auf dem geteilten 4. Platz. Der hat 17 vorbereitet. Also da sind die Übergänge wirklich fließend. 18 Großchancen Grimaldo und Brandt. Ja. Brandt ja. Auch, wow. Ja, 18 Großchancen Brandt. Und neben Stöger teilt sich diesen 4. Platz Jonas Hofmann, Vincenzo Grifo, Schau an und Thomas Müller, die jeweils auch 15. Ja, die Standardschützen halt alle, ne? Honorar, Grimaldo, viel, Brandt, ja. Stöger, Hofmann, Grifo, Müller nicht tatsächlich. Ja, deswegen Nick wieder vorne mit 2 Gummipunkten und wir gehen rein in die nächste Kategorie, meisten erfolgreichen Dribblings der abgelaufenen Saison. Wer hat die abgeliefert? Nick, du darfst starten. Bei erfolgreichen Dribblings sind wir bei... Boah, scheiße. Ich bin mir unsicher. Ich schwanke zwischen Musiala und Sané, aber ich glaube, ich gehe mit Sané, weil der in der Hinrunde sehr viel gedribbelt hat. Ralf? Ich würde mal was ganz anderes nehmen. Auch Xavi Simons. Ist ein sehr guter Tipp, Ralf. Xavi ist auf der 3. Das Problem, das du bei dieser Sache hast, Sané ist auf 1. 93 erfolgreiche Dribblings, ganz stark, Nick. Musiala auf der 2. Also das ist, deine beiden Kandidaten sind auf 1 und 2. Interessant übrigens, wenn man es hochrechnet, pro 90 Minuten, dann ist von den Spielern, die auch wirklich nicht nur hier und da mal 5 Minuten gespielt haben, ist Musiala derjenige mit dem höchsten Dribblingsschnitt pro 90 Minuten mit 4,43 erfolgreichen Dribblings pro 90 Minuten. Das ist der Topwert der Bundesliga. Und um das noch zu komplizieren vielleicht auch, ja, Xavi auf der 3 eben mit 84 erfolgreichen Dribblings und Wirtz folgt auf der 4, 79 erfolgreiche Dribblings. Das sind die Top-Werte. Jetzt kommen wir zu abgefangenen Pässen. Das ist nicht so eine ganz leichte Kategorie. Aber vielleicht helfe ich da auch schon zu viel dann, wenn ich in diese Richtung gehe. Aber abgefangene Pässe, wer hatte in der letzten Saison da die meisten? Ralf, du darfst starten. Einfach mal ins Blaue geraten. Defensiver Mittelfeldspieler Karasor. Ja, ich sag noch nichts. Ich gebe erstmal weiter an Nick. Glaube, ich bin eher bei Innenverteidigern. Weil, also normalerweise Dreierkette Innenverteidigung ist der klassische Spieler. Da wäre ich bei einem Grillitsch. Aber ich weiß, dass Timo Hübers sehr viel abgefangen hat. Das wären meine zwei Wahlen. Ja, du musst, also es kann nur ein Wahl geben. Oh, ja. Ich glaube, beides. Es war so, dass Chabot die beste Zweikampfquote hat und Hübers die meisten Bälle abgefangen hat. Deswegen gehe ich mit Hübers, mit dem Kölner. Hübers ist in der Tat der beste Innenverteidiger in dieser Statistik. Er ist aber nicht der beste der Bundesliga, was abgefangene Pässe angeht. Dann habe ich es verpasst. Da ist ein defensiver Mittelfeldspieler davor. Da hat also Ralf durchaus den richtigen Riecher gehabt. Anton Stach, finde ich total überraschend. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. 74 abgefangene Pässe für Anton Stach. Grilic übrigens auf der 4. Also auch das wäre nicht so schlecht gewesen. Bernardo auf der 3. Wobei Stach, Bernardo, okay, Bernardo überrascht mich. Wobei Stach ja sogar viel Achter gespielt hat Anfang der Saison. Das überrascht mich sehr. Also das ist irre. Das ist irgendwie, Nick, du hast schon 3 Gummipunkte, sonst hätte ich dir wegen Hübers nur einen zugeschustert. Wir nehmen einen halben Gummipunkt dafür in den Kopf, wenn das nachher nochmal entscheidend wird. Willst du nicht neben Gummipunkten noch Glücksbärchis verteilen? Oder? Zum Beispiel, könnte ich machen. Für noch mehr Kategorien ein, Flo. Ich will, dass ihr da draußen jetzt sagt, Moment, ich will mitschreiben, was hat der jetzt? Und so, so ist das interaktiv, großes Fernsehen. So, nächste Kategorie, die wir haben, wir bleiben in der Abwehr. Diesmal darf Nick starten und es geht um Befreiungen. Also meinst, klärende Aktion, klärende Aktion, Ball aus der Gefahrenzone gebracht. Oh ja. Ich bleib bei meinem Guest bei Timo Hübers, glaube ich, weil wenn du ihn abfängst, musst du ihn ja auch loswerden. Und sind wir ehrlich, Köln hat jetzt wenig Fußball gespielt. Ich gehe mit Timo Hübers. Ja, Köln ist nicht so schlecht, hätte jetzt auch... Chabu war sehr gut, aber ich nehme mal Sepp Vandenberg, der glaube ich war auch ganz weit vorne dabei. Ist von euch beiden sehr gut. Hübers ist auf 2, Vandenberg ist auf 4. Auf 1 ist aber einer meiner großen Freunde, Felix Udokai mit 174 klärenden Aktionen, ist der Top-Mann in der vergangenen Saison gewesen. Und auf Position 3 hat sich noch einer reingeschlichen, das ist Patrick Meinkert, den wir auch zum zweiten Mal schon in einer dieser Top-Kategorien hier ehren können. Und klar, ist auch, glaube ich, der einzige Feldspieler, der keine Minute verpasst hat in der letzten Saison. Da hat er natürlich einen kleinen Vorteil gegenüber anderen, die dann mal häufiger zugeschaut haben. Nächste Kategorie, und da verrate ich nur eins, es gibt eine ganz klare Nummer 1 in dieser Kategorie. Und jetzt möchte ich von euch den Spieler wissen, der die meisten Fouls begangen hat in der letzten Saison. Und Ralf, du darfst starten. Ich glaube, das ist jemand, den man nicht auf dem Zettel hat, weil es ein Stürmer ist. Tim Kleindienst? Oh Mann, ja, es ist Tim Kleindienst. Ja, es ist korrekt, ja. Ja. Du darfst trotzdem, ich würde dir einen Gummipunkt geben, wenn du die 2 rätst. Oh, 2. Ich bleib beim Thema Stürmer und gehe mit Demirovic. Boah, das ist stark, Nick. Ja. Das ist stark. Ja, Demirovic auf der 2, aber Kleindienst, 88 Fouls. Auf der 1 Demirovic, 60 auf der 2. Also da ist wirklich eine Lücke. Platz 3 übrigens Leandro Barrero. Martel mit müsste 58. Relativ weit oben sein. Martel ist auf der 5 und Bernardo ist auf der 4 mit 54. Das sind die Top 5. Und damit bekommt Ralf einen wohlverdienten Punkt mit Tim Kleindienst. Ein kleiner Fun-Fact übrigens, Philipp Tietz müsste der dritte Stürmer sein, also nicht dritte insgesamt, sondern Stürmer. Ja. Hab mich neulich noch drüber lustig gemacht, dass es nämlich die beiden Stürmer von Augsburg quasi beide in den Top 3 sind. Ja. Hatte ich eine Diskussion neulich mit Leuten drüber. Es kann nicht wirklich jemanden überraschen. So, nächste Kategorie, andere Seite der Medaille. Ja, also am meisten gefoult worden in der letzten Saison. Nick, du darfst den ersten Tipp abgeben, wer war da auf der 1? Da kann ich glänzen als Frankfurter mit Omar Mamouche tatsächlich. Das hört sich an, als wüsste ja, ich habe es in einem Statistik-Cheat-Sheet von der Eintracht gelesen, ja. Okay, ja, also ich hätte jetzt Musiala wahrscheinlich gesagt, ja. Musiala, kann ich dir auch keinen. Ich bin mit Simmons gegangen, glaube ich. Der hat sehr viel abgekriegt diese Saison. So ist es. Also Mamouche auf 1, 74 Mal gefoult worden und Xavi auf der 2 mit 70. Also Xavi Simmons auf 2 ist richtig. Dann kommt der nächste Leipziger mit Openda, 64 Mal gefoult worden. Kevin Stöger auf der 4, 63 Mal gelegt worden. Und Atakan Karazor komplettiert die Top 5 und 61 Mal, dass er gefoult wurde. So, ja. Nick, dann bist du wieder, du bist 5-4 vorne und führst aber auch mit 3-1, was die Gummipunkte angeht. Also Ralf, du musst jetzt, es sind noch zwei Fragen. Eben hatte ich 3 Gummipunkte, dann habe ich einen halben bekommen. Ja, du hast und noch, dann habe ich einen für Demirovic bekommen. Ja, stimmt, und den habe ich dir nicht notiert. Plus, 0,5 plus 1 ist 3. Ja. Also ich sage es jetzt mal so, wir haben noch 2 ausstehende Fragen, Ralf, ja. Da musst du jetzt jeweils dich durchsetzen. Ja, möchtest du beide vorlegen, Ralf, damit du vorbeikommen kannst? Ich bin schon so weit über meinem Soll, ich kann auch beide vorlegen jetzt. Ja. Ich bin mit dem Reinen und zufrieden. Ja, das ist ein starker Auftritt, Ralf. Ja, nächste Kategorie, gelaufene Strecke. Und da sind nicht die durchschnittliche Zahl der Kilometer, sondern die Gesamtzahl der Kilometer ist ausschlaggebend. Mittelfeldspieler? Das ist keine schlechte Idee grundsätzlich, ja. Es sind 3 Mittelfeldspieler, 1 Verteidiger und 1 Stürmer. Ich habe die Kategorie leider heute Mittag auf der Arbeit verarbeitet. Flo. Ach, das. Was ist das denn hier? Ist das keine Arbeit für dich? Das ist Freizeitvergnügen. Freizeitunterhaltung. Ja, das stimmt. Ja, nein, also ich habe die Top 5 heute Mittag erst faktisch gelesen. Deswegen ist es gut, dass du anfangen darfst, Ralf. Okay, Stiller? Nee, Stiller, ich habe nur die Top 3 notiert, da ist Stiller nicht drin. Also ich hatte das Thema heute Mittag auf der Arbeit und ich hatte es gestern in meiner Freiburg-Gruppe, die Nummer 1 ist nämlich Maxi Eggestein. So ist es. Die Nummer 2 ist Julian Weigel, die Nummer 3 ist Granit Xhaka, die Nummer 4. Ich habe nur die ersten 3 rausgeschrieben. Die 4 müsste Patrick Meinker sein und bei der 5 sind wir dann wieder bei Tim Kleindienst, der alles zusammenrennt ganz vorne. Genau, aber auch da wird nach Xhaka eine Lücke gekommen sein. Deswegen habe ich hier, also Eggestein 374,1 Kilometer in der abgelaufenen Saison, Weigel 373,7 und Xhaka 372,2. Das sind also die Werte. Man muss halt an der Stelle erwähnen, dass ich viel mit Statistik-Nerds zu tun habe und es beruflich auch einfach aktuell viel mit den Bundesliga-Zahlen zu tun haben. Ja. Ja. Also viele Punkte gebe ich ja auch nicht dafür. Gelesen. Wenn du es heute nachgelesen hast, dann gilt es nicht. So, da muss ich auch mal durchgreifen als Showmaster hier. Ja, naja, dann gebe ich mir einen Punkt. Ordnung, dann steht es 5-4 und Flo kriegt auch einen Punkt. So, habe ich mir das jetzt 4-4. Sehr stark. So. Als Moderator einen Punkt bekommen. Okay, cool. Ja. So, letzte Kategorie. Und dann muss Ralf wieder anfangen, wenn du das eben schon so eingeleitet hast. Nick, darf Ralf anfangen, die meisten Sprints der abgelaufenen Saison? Dann, wenn du jetzt gerade einen Kleindienst wieder gehabt hast, würde ich den nochmal nehmen, weil der hat ja dann viel Wiese vor sich als Stürmer. Nimm Tim Kleindienst. Ich glaube, Kleindienst Beste und Dingchi sind alle ganz vorne dabei, aber Kleindienst müsste die Spitze sein, ja. Ja, Kleindienst ist auf der 1, Beste auf der 2, Dingchi auf der 4. Und das zeigt auch nochmal, ne, wenn du das siehst. Frimpong müsste dabei noch sein. Genau. Frimpong ist und auf der 3. Maxi Bayer, der ist halt, wenn ich es richtig im Kopf habe. 5 habe ich nicht notiert. Ich fand es beeindruckend. 3 Heidenheimer unter den Top 4. Also Kleindienst, 1056 Sprints ist auf der 1, dann kommt Beste mit 1022 auf der 2. Frimpong ist der letzte Spieler, der die 1000er-Marke geknackt hat, was die Sprints angeht, 1006 in der letzten Saison. Und dann der Ehrenmann, Ehrendingschi, 966 Sprints. Kleindienst, ja, müsste sogar auch bei den intensiven Läufen auch auf der 1 sein. Also der hat wirklich, ja, der, was der läuft, ist wirklich überragend. Der ist in vielen Statistiken, also deswegen wundert mich auch, dass nicht noch irgendwer eventuell überlegt, ach, ein Kleindienst vorne drin, können uns weiterhelfen. Hm. Weiß ich nicht, ob bei manchen Vereinen vielleicht noch so eine Saisonauswertung folgt und dann, weil, wenn man in die Zahlen schaut, gibt es viele Daten, die in seine Richtung gehen. Ähnlich wie jetzt bei Kevin Stöger, wo es aber jetzt weniger ein Geheimnis ist. Aber auch bei Kleindienst sind bei der Länge des Halses ist er ganz weit oben dabei. Zum Beispiel. Kann auch wichtig sein. Ja? Ja, der, kann Tim, auch wichtig sein. Tim Kleindienst also, hat doch auch eine Saison mal bei Freiburg gespielt, oder? Und überhaupt nicht der funktioniert. Der war auch mal bei Freiburg, ja. Ja, ja, also gut. Was heißt überhaupt nicht funktioniert? Er war halt, er kam damals aus der, ich weiß gar nicht, ob aus der zweiten oder sogar aus der dritten Liga kam er zum SC und war dann halt zu schnell wieder weg gewesen, bevor er sich hätte irgendwie akklimatisieren können. Aber ja. Ja. Okay. Gut. Aber ich ziehe meinen Hut. Das war sehr gut von euch. Ihr habt beide 5 Punkte gesammelt, aber Nick hat eben die 4 Gummipunkte und noch hier so ein Glücksbärchi obendrauf. Ralf, du hast nur einen Gummipunkt gesammelt. Deswegen geht der Sieg ganz knapp an Nick, aber wir teilen uns die an dieser Stelle, ja, an dieser Stelle mache ich noch so einen Applaus rein. So, ihr da draußen merkt das jetzt gar nicht, dass ich das vorher nicht vorbereitet hatte. Hätte ich machen können. Schön. Ne? War ein gut gewählter Sound, oder? Optimal. Ja, besser geht's nicht. Super, gerne. Also, das war gut. Ja, da draußen weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr die auch geputzt, ne? Mit eurem Fachwissen. Ja, das wäre natürlich auch schön und möglich. Und ich würde sagen, wir gehen dann rein in die Comunio Awards. Ja. Also es wird feierlich, ihr hört das und wir starten gleich ganz oben, nämlich der Spieler der Saison. Wir haben es eben so gemacht, dass Ralf begonnen hat und Nick hat nachgelegt. Ich würde sagen, wir bleiben in dieser Reihenfolge. Ralf, dein Spieler der abgelaufenen Saison war? Ja, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, aber ich nehme dann Grimaldo von Bayer Leverkusen mit 13 Torvorlagen und 10 Tore als Linksverteidiger, ja, beim Meister, Stammspieler. Ja, es ist somit die logische Wahl. Die Liste wird noch ein bisschen weitergehen, aber wenn ich einen nehmen müsste, dann ihn auf der 1. Okay, ich nehme an, Nick und ich haben denselben, aber ich lasse Nick erstmal vorschießen. Also ich sag's mal so, Grimaldo war bei mir auf der 5. Und ich hatte gehofft, ja, also ich habe immer 3 rausgesucht mindestens, damit ich immer was Originelles sagen kann. Ja, beim Spieler der Saison für mich, auch wenn ich, also ich sag dann gleich, wenn du deine Nummer 2 gesagt hast, Flo, ich gehe davon aus, wir haben die gleiche Nummer 1, sage ich dann noch meinen anderen Kandidaten, aber Nummer 1 geht bei mir nichts an Florian Wirtz vorbei. Ach echt? Okay, da bin ich überrascht. Nee, da haben wir nicht denselben. Ich habe Granitschaka hier. Ach, den habe ich auf der 3. Ich habe Granitschaka ist ja meine Nummer 1. Meine 2 ist Serhou Guirassy. Ja, bei mir mehr habe ich nicht raus. Also ich habe Wirtz, Guirassy, Xhaka, Harry Kane und dann Grimaldo. Ah, nee. Ich habe nur 2. Ich war jetzt optimistisch, dass ich das Guirassy dann auch originär ist. Also ich bin halt davon ausgegangen, Wirtz und Guirassy sind so die einfachen Guesses und dann bin ich mit Xhaka originell. Nee, den fand ich ja war schon, weil also von der Bedeutung her vielleicht noch höher. Ist schwierig, das so zu sagen. Das Ding ist halt, jetzt wichtiger Leverkusen hat halt wirklich, du hast es gesehen, in den ersten, sagen wir die ersten 40, 45 dieser 52 unbesiegten Spiele, es wurde immer nur dann problematisch, wenn Xhaka nicht auf dem Feld war. Wenn Xhaka auf dem Feld war, wurde es immer besser. Und das aber hast machst du nicht gerade Argumente für meine Nummer 1? Ja, das weiß ich. Das war Absicht. Aber, aber Wirtz hat halt immer noch diesen besonderen Faktor gehabt. Xhaka hat einfach die Mannschaft als Gesamtes angehoben, aber Wirtz hat halt auch die Mannschaft alleine mal zum Sieg geschossen. So. Deswegen bin ich bei Wirtz gewesen über Xhaka. Ich würde ja gar nicht. Ich finde auch bei Grimaldo, der, ich glaube, den Vorlagenrekord eingestellt hat, was die Vorlagen innerhalb einer Saison angeht. Nee, Vorlagen war es nicht. Aber er hat auf jeden Fall hat er eine Wahnsinnssaison gespielt. Also da, finde ich, kann man auch absolut mitgehen. Ja, also meine Nummer 1, Granit Xhaka, seht ihr. Und da haben wir also, Ralf hat Grimaldo, Nick hat Wirtz, ich habe Xhaka. Wir haben alle drei Leverkusen, alle drei verschieden. Das passt doch wunderbar. Und alle Gyrassi auf der 2, oder? Alle Gyrassi auf der 2. Ja. Das finde ich schön. Keiner will Gyrassi an die 1 stellen. Ja. Aber alle haben ihn jeweils vor den Kandidaten der anderen. Ja, ja. Das ist doch super. Enttäuschung der Saison. Ich würde sagen, wir machen es wie eben im Wechsel. Eben war Ralf dran, jetzt darf Nick starten. Wer ist deine Enttäuschung der Saison gewesen? Sind wir bei Spieler oder bei Team? Bei Spielern fangen wir erstmal an. Willst du starten, Flo? Weil ich glaube, sonst nehme ich dir auf der 1 deinen weg. Ja, sollen wir Navigator hier einmal schon mal loswerden? Ja. Das ist eine gute Idee. Weil sonst muss ich ihn dir wegnehmen, Flo. Navigator, ja, logisch. Ja, auf der 2 und da habe ich mich dann, also ich habe tatsächlich vergessen, dass der Bundesliga gespielt hat und ich bin bei Leonardo Bonucci. Oh ja, das ist ein sehr guter Tipp, weil den hatte ich auch gar nicht mehr so, aber das stimmt. Ich habe auch Keita vergessen übrigens, habe dann die ganze Zeit überlegt, okay, wen kann man nehmen. Und nach bestimmt einer Viertelstunde, während ich über diese Awards nachgedacht habe, ist mir plötzlich der Name Bonucci in meinem Kopf gekommen. Sehr gut, Bonucci, und dann ist mir eingefallen, dass es mit Keita ja noch so eine Granate gab. Ja, absolut, ja, das stimmt. Aber Clemens Frist hat gesagt, die Hoffnung noch nicht aufgeben mit Naby Keita. Ich bin gespannt. Ja. Also Keita natürlich, habe ich auch gehabt. Und bei meinen Recherchen waren natürlich auch immer dabei die Spieler, die mal verletzt waren, die stechen natürlich heraus. Wie Adeyemi, der war auch, glaube ich, mal so 8-9 Spiele verletzt und hat auch nicht wirklich viel gezeigt. Und aber von einem Spieler, der eigentlich fit war und von dem man aufgrund der Vorsaison wirklich enttäuscht sein könnte, war unser Stolperstorch, Ajorg. Das stimmt, ja. Das ist auch ein guter Tipp oder ein guter Kandidat, ja, finde ich auch. Ich bin davon ausgegangen, du gestehst dir den Bayern-Fehler ein mit Min-Jae Kim. Wenn ich die Punkte pro Spiel anschaue, was der geholt hat, dann wir sind ein bisschen losgelöst. Also ich habe es auch ein bisschen losgelöst von rein Comunio-technisch gesehen, sondern mehr so die Realität. Comunio bildet ja auch SofaScore und SofaScore sind ja unbestechliche Statistiken. Das stimmt natürlich. Ja, das eine kann ja nicht so schlecht gewesen sein. Ich habe noch drei Namen hier auf meiner Liste. Felix Metscher. Für ganz viel Geld gekommen nach Dortmund, gar keine Rolle gespielt und vor allen Dingen, was ich viel erschreckender fand, wenn er zuletzt gespielt hat, furchtbar schlecht. Serge Gnabry, der gerade in der Schlussphase der Vorsaison eigentlich richtig wichtig war für die Bayern und verflixtes Jahr. Bei Gnabry kann man natürlich auch argumentieren, war nie richtig fit, aber war einfach nicht sein Jahr. Und mein Liebling Nicolas Seiwald habe ich hier auch, ja? Da haben sie ihn da von Red Bull Salzburg losgeeist in 10 Verhandlungen und dann kommt da einfach wirklich ein Haufen Grütze raus, was der gespielt hat in der Bundesliga. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, bei Gnabry bin ich halt auch wirklich bei einer Verletzung, also der hat nur 10 Spiele gemacht und da 5 Scorer sogar geholt, also ich verstehe schon, wo es herkommt, aber... Klar, Keita war auch die ganze Zeit verletzt, was meinst du, wenn der fit gewesen wäre? Ja. Und wen hattest du auf der 4? Die anderen sind nicht wirklich sortiert. Matcher habe ich noch. Matcher, genau. Matcher. Bei Matcher ist ja das Thema, er hat halt genau das gebracht, was ich von ihm erwartet habe. Also ich war da wo ganz anders als scheinbar der BVB, der 30 Millionen für ihn bezahlt hat. Also ich glaube, ich hätte schon bei 5 Millionen gesagt, muss nicht sein. Und ungefähr so hat er dann halt auch gespielt. Also er hat deine Erwartungen erfüllt. Ja, genau. Also deswegen, das mit der Enttäuschung ist halt so relativ. Ich war auch bei Min-Jae Kim so ein bisschen vorsichtig, weil er bei Napoli eine sehr spezielle Rolle gespielt hat, die ich bei den Bayern nicht gesehen habe. Und das hat sich dann bewahrheitet im Nachhinein. Von daher war ich da auch so ein bisschen vorsichtig. Aber ein Matcher war für mich nichts Besonderes. Hatte eine Flugsaison bei Wolfsburg und dann ist er ja auch mit Pauken und Trompeten und Glauben angekommen. Ja. Ja, wunderbar. Von den Spielern, die uns enttäuscht haben, kommen wir zu den Teams, die enttäuscht haben. Ralf, du darfst diesmal wieder starten. Ja, und ich bin bei Union Berlin, also vom Champions-League-Teilnehmer zum Fast-Absteiger. Es war eigentlich klar, dass sie das Tempo nicht so hochhalten konnten wie die letzten Jahre, dass es immer weiter nach oben geht. Aber sie haben mir früher auch gezeigt, dass die Doppelbelastung eigentlich kein Problem ist und ja, wäre die ganze Saison von Union anders verlaufen, wenn man im ersten Champions-League-Spiel der Geschichte in Madrid nicht in der 94. Minute das 0:1 bekommen hätte. Ja, weiß nicht, das war so ein bisschen gefühlter Knackpunkt. Auch das Rückspiel ging dann ja irgendwie so 2:3 in der 89. noch verloren und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, alles, was international bisher positiv war, kam in dieser Saison aus der Champions League negativ mit in die Liga. Und ja, dass es dann bis ganz zum Schluss zittern musste, das war eigentlich schon enttäuschend. Also die Fallhöhe war halt relativ hoch auch, aber trotzdem hätte ich mir eher gedacht, dass sie sich irgendwie ja 8-9 sowas einpendeln. Ja. Das hat mich auch sehr enttäuscht, dass Union Berlin nicht abgestiegen ist. Hat mich sehr enttäuscht. Nein. Ja. Ich habe Union, alter Hater. Ich hab Union so, auch auf der 1. Ich habe Union auch auf der 1. Ja. Schön. Ich bin natürlich auch vom 1. FC Köln enttäuscht, ja, muss ich sagen. Auch wenn man sagen muss, vielleicht ist es eher so, dass sie in den Jahren davor über ihren Verhältnissen performt haben. Aber das, ich meine, wenn du am Ende guckst, 28 Tore nach 34 Spielen, weniger Tore als Darmstadt. Ja, da, also ein bisschen mehr hätte es dann schon sein dürfen, aus meiner Sicht. Ne? Und dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, VfL Wolfsburg. Ja, wir haben Gladbach, off-air eben drüber gesprochen. Ja, bei Gladbach finde ich, da war zumindest so, dass schon eigentlich die Stimmung im Sommer schon so war, wird eine schwierige Saison. Zumindest ja, extern. Ist ne? halt auch wieder das Thema. Ich habe halt, also ich bin kein großer Fan von Cioane und ich bin einer der größten Kritiker dieser 500 Wegumsprünge, die Wirkus bei Gladbach macht. Von daher, ich war auch wenig überzeugt, aber trotzdem ist es aus dem Kader so wenig rauszuholen, ist schon ist eine schon, Leistung. Es ist, ja. Ich wäre auch, also anstelle des SC Freiburg wäre ich sehr, sehr enttäuscht, wie die Endphase dieser Saison lief, weil du hattest irgendwie 17 Matchbälle, dich irgendwie für Europa zu qualifizieren gegen alles, was fleucht und kreucht im Tabellenkeller und du kriegst es nicht gebacken, das über die Ziellinie zu bringen. Das ich hatte schon Freiburg lange in meiner Top-3-Liste drin, aber am Ende gab es für mich bei Freiburg dann halt doch zu viele Ausreden mit das Verletzungen. Ist, klar, die hatten viele Verletzungen, die hatten eine Innenverteidigung. Halt allem anderen, ne? Ja. Also die hatten mit Ende, der Innenverteidigung ja. von Darmstadt hätten sie halt, wahrscheinlich wären sie nach Europa gekommen, wenn sie die gehabt hätten. In letzten. Ja, meine ich ja, ernst. Darmstadt ja. hat halt irgendwie 8 Innenverteidiger oder so und ja, Freiburg hat halt am letzten Spieltag gespielt mit einem Sechser, einem ja. Rechtsverteidiger, ja. also dem eigentlich zweiten Rechtsverteidiger ja. und dem zweiten Linksverteidiger, ja, der zwar gelernter Innenverteidiger ist. Ja, ja, wer hat da gespielt? Makengo und Kübler. Ja, das ist Sedia war gesperrt die letzten Spieltage. Das ist keine Bundesliga. Ja. Also deswegen habe ich sie auch nicht mehr ganz hoch hier. Genau, das ist für mich auch der Grund, warum Freiburg aus meiner Top 3 Enttäuschung, es war für mich halt persönlich als Freiburger so ein bisschen enttäuscht, Frankfurter und Freiburger, aber ja, ich glaube, da gibt's genug Ausreden für. Bei Dortmund ja. gibt's keine Ausreden. Ach, aber ich finde jetzt außer das Champions-League-Finale. Aber Enttäuschung der Saison finde ich jetzt bei 63 Punkten würde ich jetzt nicht so weit gehen. Ja, so. Aber es war schon eine schlechte Saison von Dortmund. Nach der Rückrunde fast Meister geworden. Man hat gehofft, sie greifen an. Ne? Ja, ja, weil Dortmund war ja auch mein Meistertipp. Ich habe zumindest lag ich nun genauso falsch wie alle anderen am Saisonstart, die Bayern gesagt haben. Ne? Ich habe gesagt, Dortmund wird Meister. Haben wir alle nicht recht gehabt. Ja, so ist es. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Trainer der Saison. Da bin ich gespannt. Nick, du darfst starten. Habe ich nicht eben gestartet? Nee, habe ich nicht. Nee. Ich gehe mit dem überraschenden Take. Ich nehme Frank Schmidt, weil ich es echt überragend finde. Also es gibt klar noch die zwei anderen Tipps, die ihr jetzt wahrscheinlich gleich sagen werdet, aber ich habe mich entschieden, Frank Schmidt mit Heidenheim Achter geworden in der Aufstiegssaison, auch mit dem Kader, der ja fast komplett auch zweite Bundesliga gespielt hat, also wirklich zusammengehalten, sein Ding weitergemacht, das durchgezogen, damit Achter geworden, Europa, überragend. Ja, finde ich auch. Auf der anderen Seite hat das natürlich so ein kleines Sternchen, ne? Weil 42 Punkte, das ist natürlich eine super Bilanz, aber man kann jetzt auch nicht sagen, man ist jetzt aus der eigenen Position der Stärke, sondern es ist einfach ein historisch schwaches Jahr von allen Teams unterhalb der Top 5. Ja, also ich kann mich in das Jahr, wo Werder unter Florian Kohfeldt Europa verpasst hat, hatten sie 53 Punkte. Dazu sind damit kommt, glaube ich, Achter geworden. Das erste Mal überhaupt war, dass sich 8 Teams über die Liga für Europa qualifiziert haben, ne? Genau, durch diesen neu eingeführten Koeffizienten. Also ja. Unter Kohfeldt war Werder einmal Achter und wie gesagt, da hatten sie 53 Punkte, 11 Punkte mehr als Heidenheim jetzt. Floko, ich will Heidenheim nicht kleinreden. Ich habe die Schmidt auch auf meiner Shortlist gehabt, auf jeden Fall. Trotzdem finde ich auch gerade, was die Analyse angeht, das würde ich zum Beispiel auch bei Werder sagen, die sich gerade so abfeiern, wie knapp sie an Europa und wie toll und keiner hätte es erwartet. Ja, vor der Saison war das Saisonziel 40 Punkte. So, mindestens 40 Punkte. Wenn du am Ende mit 42 Punkten dastehst, dann hast du ja nicht, dass du sagst, boah, wir haben alle Erwartungen meilenweit übertroffen. Also, das... Das würde ich immer so ein bisschen getrennt analysieren, auch wie viele Punkte hat man eigentlich selbst geholt. Und klar will man damit möglichst weit oben landen, aber das muss zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt ja auch, die können ja nicht sagen, wir sind Sechser geworden, alles in Ordnung. Wenn du nächstes Jahr nochmal 47 Punkte holst, spielst du wahrscheinlich nicht international. Ja, die Diskussion ist halt immer, war die Spitze so stark oder der Rest der Liga so schwach, weil wir haben das halt, dass 6 bis 8 so historisch schlechte Werte waren. Dafür hast du, ich glaube, 5., 4., 3. und sogar 2. sind, genau, glaube ich, irgendwie alles Rekorde für die Position oder sowas. Ja. Ich glaube, 2. nicht, aber der Rest. Und dann ist halt immer die Frage. Nee, 2. nicht. Dortmund hatte ja mal 81 Punkte. Genau, waren die Top 5 so stark, dass sie allen anderen so viele Punkte geklaut haben? Oder war der Rest so schlecht, dass sie so viele Punkte an die Top 5 abgegeben haben? Da darf jeder gerne seinen eigenen Take zu machen. Genau. Aber ich würde es halt trotzdem, würde ich, wenn ich als Verein die Saison analysiere, weniger auf den Tabellenplatz schauen, sondern auch so ein bisschen die Punktebilanz. Ja? Und da ist natürlich schon so, dass nach den Top 5 eigentlich kaum ein Team sagen kann, da waren wir jetzt. Also Heidenheim ist natürlich restlos zufrieden mit 42 Punkten. So. Alle anderen Teams, wenn du denen das vor der Saison gesagt hättest, Werder hätte es auch unterschrieben. 42 Punkte nehmen wir. Ich weiß nicht, ob es sonst ein Team gegeben hätte, was vor der Saison, wenn du denen die Punktzahl gegeben hättest, gesagt hätte, jo, machen Augsburg mal. Vielleicht noch. Mit 37, ja. 39, genau, ja. Ja, maximal. Maximal, ja. Okay, jetzt alle aber zum Trainer Kurs. Der Saison, Leute. Ja, Trainer der Saison, genau, Frank Schmidt, ich war abgeschworfen. Du darfst uns wieder auf Kurs bringen, Ralf. Ja, also Blick auf die Tabelle sagt, 3 Mannschaften sind über dem, was man eigentlich erwarten konnte. Der eine war im Heidenheim Frank Schmidt. Und ich nehme dann Tabellenführer mal Xabi Alonso und du wirst dann den zweiten nehmen. Sebastian Hoeneß habe ich hier, natürlich. Ja. Meine 2 Kandidaten wären auch Hoeneß oder Alonso. Weil aus dem Grund, wie ich es eben dargestellt habe, Frank Schmidt, sensationelle Leistung mit Heidenheim. Aber normalerweise, wenn du dann mit den 42 Punkten 12. wirst am Ende der Saison, dann ist halt die Außenwahrnehmung für dieselbe Saison, die du spielst, auf einmal eine ganz andere. Ja, aber es ist halt auch wieder, wie gesagt, wenn du eben jetzt davon ausgehst, dass die Top 5 einfach so stark waren, dann hätte ja Heidenheim vielleicht auch in der normalen Saison dann vielleicht auch 46, 47 Punkte geholt. Ja, Heidenheim hat ja zumindest gegen die Bayern gewonnen, ne? Ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, also du weißt, gegen Dortmund haben sie ja auch gepunktet, also ja. Also es ist ja nicht so, dass nur, also das kommt halt drauf an, wovon du ausgehst. Wenn du sagst, alles unter 5 war einfach nur historisch schwach, dann kannst du das argumentieren. Wenn du aber einfach eingestehst, und das finde ich halt auch, gerade Leverkusen und Stuttgart waren auch einfach überragend stark, dann muss man halt auch einfach sagen, okay, in der normalen Saison hast du halt keine 3, 4, 5 Teams mit so vielen, die so krass punkten, und dann fallen ja auch für die Mittelfeldclubs ein paar mehr ab. Ja, gut. Ich glaube, wir haben die größten 3 Trainer neben Ole Werner ausgiebig gelobt hier an dieser Stelle. Und kommen dann zum Comunio-Helden der Saison. Also während wir uns bislang vor allen Dingen rein auf dem sportlich grünen Rasen bewegt haben, geht es jetzt um die schönste Nebensache neben der Nebensache der Welt, nämlich um Comunio. Wer war dein Comunio-Held der Saison, Ralf? Du musst anfangen, Flo. Hast ich? Schon angefangen? Ach, ich lasse euch ja immer. Nö, aber soll ich mal? Ich kann auch vorlegen. Ja, fang du mal an. Ich habe hier Alejandro Grimaldo, ich habe nochmal reingeschaut in die Saisonstatistiken vor dem 4. Spieltag, war er noch für 6,3 Millionen zu haben, wer da zugeschlagen hat. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, denn dann ging es richtig ab. Marktwert fast verdoppelt, also zu heute, zwischendurch stand er noch weiter, deutlich weiter oben. 274 Punkte hat er gemacht, nur 28 Punkte weniger als Harry Kane, also der zweitbeste Punktelieferant der abgelaufenen Saison. Also da kann man nur alle Hüte ziehen und er war ein richtiger Meistermacher bei Comunio, war Grimaldo, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen seid. So, Ralf, du darfst dann aber die zwei machen. Okay, ich habe ja auch mal in die Statistik noch mal reingeschaut und habe gesehen, bei einem Spieler 2-2 in Augsburg, du machst kein Tor, holst 10 Punkte. 1-1 gegen Köln, machst kein Tor, holst 9 Punkte. 2-2 gegen Darmstadt, machst kein Tor, holst 11 Punkte. Verlierst 0-1 in Wolfsburg, kein Tor, holst 8 Punkte. Verlierst 1-4 in Bremen, kein Tor, holst 12 Punkte. Sofa-Score von 9-5 bei einer 1-4 Niederlage deines Teams. Wir sprechen von Kevin Stöger. Ja. 209 Punkten in 32 Einsätzen. Wahnsinn. Ja, kann man, also Stöger, wir haben ihn ja auch eben bei den verschiedenen Statistiken oft ganz weit oben gehabt. Das ist natürlich auch der Grund, warum er so gut punktet. Aber ich glaube, da kann man absolut mitgehen. Ja. Wird spannend, wo er denn landet. Ja, ja. Und ob er dann auch noch diese dominante Rolle hat, die natürlich auch in Bochum im Relegationsspiel, ne, hat man das gesehen, egal wo Stöger stand. Ne, das hat mich wirklich gewundert, dass sie von Düsseldorf nicht gesagt haben, wir haben einen, der läuft Stöger jetzt einfach 90 Minuten hinterher. Mhm. Weil er konnte sich immer wieder in irgendwelchen Zwischenräumen positionieren und hatte Platz, ja, wie bei der Flanke vor dem zweiten Tor. Also, dass man da nicht auf diese kurze Variante da vorbereitet ist aus Düsseldorfer Sicht, schwierig. Ja. Aber Stöger ist, glaube ich, hier auch ein sehr guter Comunio-Held. Nick, hast du noch einen dritten Namen oder gehst du mit einem unserer beiden? Ich bin da total emotional dran gegangen, habe einfach meine drei liebsten Spieler aus meinem Team genommen und bin da komplett weg von Statistiken gegangen, okay. Weil ich mich bedanken will bei den Spielern, die mich zur Meisterschaft geschossen haben. Und Nummer eins ist dann auch Kevin Stöger tatsächlich. Ja. Mit 6 Punkten am letzten Spieltag. Also ich war vorher nie Tabellenführer. Habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht. Habe denselben Spieler am letzten Spieltag überholt. Damals waren es, glaube ich, ein paar mehr als 6 Punkte. Glückwunsch. Nummer 1 war auch, danke, war auch Kevin Stöger. Und dann hätte ich Jan-Niklas Beste auf der 2 mit 177 Punkten. Ja, sehr gut. Sehr und dann gut, halt Guirassy auch noch, der klar mein bester Punktelieferant war, aber auch am erwartbarsten. Ja, hey. Ich bin vor allen Dingen auch darauf gegangen, einen, den du noch zumindest im mittleren Preissegment bekommen hast, wie einen Grimaldo. Ja. Wobei man dazu sagen muss, ich bin halt bei Guirassy eingestiegen, als er sich frisch verletzt hat beim Afrika-Cup und habe ihn, glaube ich, geholt für, ich glaube, 8 Millionen oder so. Oh, cool. Habe ihn dann halt einen Monat durchgeschleppt, aber dafür hat er mich dann halt am Ende auch zur Meisterschaft geschossen. Sehr gut, ja. Hat sich ausgezahlt, das Risiko. Und wir kommen jetzt zu einer Kategorie, da geht es um Spieler, die hatte man so nicht auf die Zettel für die Rolle, die sie dann gespielt haben. Wir kommen zum Senkrechtstarter der Saison und das war für dich welcher Spieler, Nick? Ja, für mich ganz klar auch jemand, den ich auch im Kader hatte und der, wobei ich ihn erst geholt habe, nachdem er angefangen hat, Stamm zu spielen, nachdem sich Ito verletzt hat, ich bin bei Maximilian Mittelstädt. Hat auch 152 Punkte gemacht. Wer hätte das gedacht, dass ein Bankwärmer von Absteiger Hertha plötzlich zum Nationalspieler avanciert, innerhalb von einem Jahr mit zur EM fährt? Also ich habe von Mittelstädt immer mehr gehalten, als er bei Hertha geleistet hat, aber also davon war ich auch sehr weit weg. Ja. Habe ich auch auf meiner Eins. Ich hätte noch einen zweiten Spieler. Mal sehen, wen Ralf hier hat. Ich habe auf meiner Shortlist 4 Namen. Also ja. Maxi Mittelstädt war auch einer davon. Grimaldo will ich nicht schon wieder nennen. Ja. Beste habe ich natürlich noch, der auch nicht zu erwarten war, dass er, dass er so viel abholt. Ja, für uns Experten der zweiten Liga war es natürlich klar, was da passiert. Ne? Aber ja, du hast ja, bei Beste Tipp. Muss man ja sagen, es war zumindest erwartbar, dass er so ein Leistungsträger bei Heidenheim wird. Dass er sich damit auch in den Dunstkreis der Nationalmannschaft spielt, ist insane natürlich gewesen. Ja. Ja. Also einen hätte ich noch, aber jetzt lasse ich erst dich noch. Alexander Pavlovic hatte ich hier. Ja, genau. Sich bei den Bayern durchzusetzen als Jugendspieler immer nicht so ganz einfach, nachhaltig das zu machen. Ja, sensationell noch aufgesprungen, auch auf den EM-Zug. Leon Goretzka, den muss er erstmal wegdrücken mit dem Bizeps, den er hat. Ja, hat er gemacht. Und ich finde ihn wirklich, ich gucke ihm unheimlich gerne zu, wenn er Fußball spielt. Beste einen tollen Passquote aller Bundesligaspieler. Ja. Sogar über Jonathan Tah, der ja bis zum Aufstieg von Pavlovic immer die Nummer 1 war. Ja, also Pavlovic, toller Spieler und wirklich einer Mix mit alle anderen Spieler, die kannte man ja zumindest vor der Saison. Pavlovic war mir überhaupt kein Begriff. Trotzdem wäre Mittelstädt meine 1 gewesen, weil bei den Bayern ist natürlich schon, immerhin kannst du sagen, wenn du dann es schaffst, dich durchzusetzen, gehörst du, dann hast du direkt einen riesen Fokus auf dich drauf. Ne? Aber Mittelstädt, da muss dann schon wirklich nachhaltig viel passieren. Das hat er gemacht. Ja. Kann ich hätte Maxi Bayer noch in der Verlosung, wobei ich da auch wieder so ein bisschen war. Der hat mir bei Hannover schon sehr gut gefallen und es war so ein bisschen, ich hatte ihn auch relativ früh, glaube ich, mal als Kommunio-Geheimtipp, als Baumgartner-Nachfolger. Also es war so ein bisschen erwartbar, dass er da mit seinem Spielertyp reinflinten könnte. Aber auch da, dass der zur EM fährt, hätte keiner gedacht, glaube ich. Und was man bei Maxi Bayer auch im Vergleich zu den anderen sagen muss, er hatte auch eine relativ lange Formkrise innerhalb dieser Saison. Das vergisst man so ein bisschen, weil er hinten raus wieder richtig Gas gegeben hat. Er hat gut angefangen und dann hat er eine Zeit lang richtig schlecht gespielt. Ja, auch teilweise seinen Stammplatz noch mal kurzzeitig verloren. Ich kann dir ganz genau sagen, woran das lag. Ja, du hast ihn gekauft. Ja. Dann hat er nämlich nie wieder getroffen. Ja. Bis zu dem Tag, an dem ich ihn verkauft habe. Siehst du. Der Klassiker. Ja. Ich glaube, es hat noch 2 Wochen gedauert oder so, bis er wieder getroffen hat. Aber es war wirklich, es hat sehr, sehr gut zu der Phase gepasst, in der ich dann tatsächlich auch gesagt habe, dann kaufe ich ihn jetzt. Ja. Nee, also ich glaube, das sind alles gute Kandidaten. Nur, also klar, Mittelstädt, dem brauchte erst seinen Stammplatz und so, aber die haben nicht so eine Talsohle auch durchschritten, wie es Maxi Bayer auch hatte auf die Gesamtsaison gesehen. So, jetzt kommen wir zur größten Fehleinschätzung persönlicher Natur dieser Saison. Also zu gut oder zu schlecht ist natürlich beides möglich. Und wer war jetzt dran mit der Öffnung? Jetzt habe ich wirklich mal nicht aufgepasst. Ich habe eben angefangen. Du hast angefangen, dann Ralf, dass du wieder. Also meine größte Fehlentscheidung und Enttäuschung und auch, was mich in meiner Heimliga so ein bisschen den Anschluss an die Spitze gekostet hatte, war das Vertrauen in Serge Gnabry. Also wir haben es vorher schon mal gesagt, er war natürlich am Anfang schlecht unterwegs, dann war er verletzt und man kennt eigentlich so diese Auf und Abs bei Serge Gnabry. Er kommt eigentlich immer über die 100 Punkte ganz locker drüber, eher so die 150 und muss eigentlich immer so das bisschen mitschleppen, dieses Tal, das er geht. Aber aus dem kam er bis auf seine 5 Einsätze, die er nochmal hatte, wo er dann nochmal gut performt hat, eigentlich nicht heraus. Und da bei uns in der Liga auch schon viele Spieler weg waren, ist es natürlich immer schwierig dann zu sagen, den gebe ich jetzt ab, weil er mal 1-2 Wochen fehlt oder nicht so gut spielt. Und ja, der hat mich da einiges gekostet. Ja, kann ich nachvollziehen. Nick war ein bisschen nachsichtiger mit Serge Gnabry, deswegen denke ich auch, dass du hier wen anders hast, vermutlich. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen, wen ich ihn jetzt aussuche von meiner Liste. Ich glaube tatsächlich, der, wo ich auch am meisten erwartet habe, und das ist der Grund, ist, warum er dann bei mir auf der 1 ist, ist ein Rami Benzebaini. Weil es war mir von Anfang an klar, dass er eigentlich vom Spielertyp nicht zu dem passt, was Dortmund sucht, weil er halt doch eigentlich genau die gleiche Rolle spielt wie Nico Schlotterbeck, nur halt vom Linksverteidiger und nicht vom Innenverteidiger aus. Aber das, was er tut in seinem Spiel, ist sehr ähnlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich, wirklich so sehr reinscheißt und dann ja auch den Stammplatz verloren und dann zum allen Überfluss auch noch Saisonende verfrüht, sodass er nicht mal während der Champions League irgendwie nochmal Rotationseinsätze bekommen konnte. Also das war wirklich sehr enttäuschend, weil ich ihn immer noch für einen sehr, sehr guten Fußballer halte und es mich wirklich, wirklich enttäuscht hat, wie er performt hat dieses Jahr. Ja. Benzemaini hatte ich nicht auf der Liste, weil ich von ihm, wie du es auch gesagt hast, nicht viel erwartet habe. Ich habe einen anderen Dortmunder hier. Das ist derjenige, den anders als du, Nick. Wo ich durchaus gedacht habe, dass das passen könnte. Und das ist Felix Metscher, der eben für viel Geld gekommen ist und eine wichtige Rolle spielen sollte. Ja, und das überhaupt nicht zeigen konnte. Ich habe mich auch ein bisschen blenden lassen. Ne? Es gab dieses Vorbereitungsspiel, war das gegen AC Mailand oder so. Irgendwo hat er da wirklich auch noch ein schönes Tor gemacht und so. Und dann hast du gedacht, mit der Dynamik. Da war ich halt immer, bei Ben Metscher war ich immer bei dem Gedanken, okay, die haben Can ist Kapitän, der spielt halt unter Terzic, da spielt der Kapitän einfach. Und dann hast du, wer spielt auf der, die beste Rolle, die ein Matcher hatte bei Wolfsburg, war in so einer 8-10, eher 10. Da ist halt Brandt, streitet sich mit Reus. Reiner war am Anfang der Saison noch da, da ist keine Chance für einen Matcher zu spielen. Das heißt, er spielt auf der 8, das kann er schon mal schlechter. Und dann haben sie ja noch Sabitzer geholt und da war mir dann halt klar, dass ein Matcher da keine Chance hat. Ja gut, der hat ja aber gespielt, ne? Der hat, als er fit war, am Anfang ja gespielt. Der hat dann halt nur Scheiße gespielt. Ja, okay, aber es war jetzt nicht so, dass er nicht die Chance bekommen hätte. Ich habe aber auch noch zwei andere, bei denen ich mich so ein bisschen entschuldigen muss, weil die habe ich sehr lange unterschätzt in ihrer Leistungsfähigkeit. Das ist einmal Omar Mamouche, ja, von Eintracht Frankfurt, der für mich eine überraschend gute Saison gespielt hat. Also alles, was ich bis jetzt davor von ihm in der Bundesliga gesehen habe, hatte ich so meine Zweifel, dass das funktioniert. Aber es hat gut funktioniert oder deutlich besser zumindest als das, was ich erwartet habe. Und der andere ist Ermedin Demirovic bei Augsburg, wo ich immer sagte, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist das, nee, das kann er jetzt nicht, kann er nicht halten. Konnte er sehr lange halten. Hinten raus dann nicht, was auch damit zu tun hatte, dass das Restprogramm dann mörderisch war für den FCA. Aber Demirovic und Mamouche sind auf jeden Fall zwei Spieler, wo ich zu lange, glaube ich, gebraucht habe, um da ein bisschen mehr zu sehen als das, was ich erwartet habe. Meine, in Anführungszeichen, positive Fehleinschätzung, Niklas Füllkrug. Ich hätte, also zum einen hätte ich gedacht, dass Sebastian Allaire halt nach der Verletzung, nach der Krebserkrankung besser. Mir war klar, dass er wahrscheinlich so ein bisschen in ein Loch fällt, aber ich dachte nicht so krass. Und da dachte ich halt, dass Füllkrug dann nicht so viel Spielzeit kriegt, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass er nicht so gut funktioniert. Er hat ja tortechnisch nicht überragend funktioniert, aber ich glaube, er hatte schon immer einen wichtigen Anteil, gerade in der Rückrunde auch in Dortmund. Da muss ich auch sagen, hätte ich nicht gedacht. Hättest du mich mal fragen können, ne, in dem Fall. Aber ja. Willst du da auch noch dich beim Spieler entschuldigen, Ralf, oder du machst das privat per DM? Ja, ich mach's da privat. Nein, alles gut, ja. Also ich will. Hätte jetzt ja keinen so auf der Liste gehabt, okay. Wie gesagt, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Okay, jetzt kommen wir zum potenziellen Senkrechtstarter der nächsten Saison. Das ist natürlich eine spannende Kategorie und auch da habe ich mal zurückgeschaut, was wir im letzten Jahr da auf dem Zettel hatten. Nick, weißt du noch, wen du genommen hast letztes Jahr? Ich habe keine Ahnung. Kilian Fischer. Hattest du hier als den potenziellen Senkrechtstarter, jetzt lachen alle, es war nicht der schlechte, also ich sag mal so, Tim hatte Duranville hier als potenziellen Senkrechtstarter auf dem Zettel und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich habe beides gemacht, ich habe ins Skript reingeguckt und dann habe ich aber nochmal reingehört. Und ich hatte im Skript was anderes stehen, als ich dann gesagt habe. Und da denkt man immer, erster Gedanke ist manchmal doch der richtige. Im Skript stand hier bei mir Enzo Mio als Senkrechtstarter für die laufende Saison. Da hätte ich jetzt, glaube ich, doch so eine kleine Siegerrunde hier drehen können. Stattdessen hatte ich Nelson Viper auf dem Zettel. Ja? Ey, das Ding mit Kilian Fischer ist ja, dass der war ja schon die ganze letzte Saison unser Tipp. Ja. Und dann war er mein Tipp für die nächste Saison und dann war er die ganze diese Saison unser Tipp. Und gerade als wir angefangen haben, die Klappe zu halten, hat er dann trotzdem doch angefangen zu spielen plötzlich, komplett aus dem Nichts. Ja. Und dann habe ich ihn wieder empfohlen und plötzlich war er wieder raus. Wir werden sehen. Wir hoffen jetzt mal, dass wir ich nehme jetzt auch den Namen, den ich diesmal ins Skript geschrieben habe. So. Da wäre ich letztes Jahr mit gut gefahren. Enzo Mio hätte jetzt, glaube ich, dann hätte man durchaus sagen können, ja. Ja, dann passt. Mach doch einfach, Flo. Ja. Soll ich loslegen? Mach. Ja? Ich habe einen Bremer hier. Ich sag mal so, mindestens 20 Torbeteiligungen in der nächsten Saison für Justin Jimmer. Ja? Das ist mein Tipp. Naja, aber der war die halbe Saison Stammspieler. Das ist doch kein Senkrechtstarter. Ja, aber also finde ich schon. Also ich sage, er wird ein richtig, richtig guter Spieler. Mein Senkrechtstarter der nächsten Saison ist Jamal Musiala, Flo. Ja. Klar, also lasse ich dir nicht durchgehen, Entschuldigung. Wieso, finde ich schon. Der aber hat die halbe Saison Stamm gespielt. Ja, Stamm spielen ist ja was anderes als richtig gut spielen. Weil ich habe mich ja abgehakt und habe hier so Leihkandidaten von Kellerclubs rausgesucht. Nee. Ich bin überzeugt davon, ja, dass Justin Jinmar richtig, richtig gute Saisonspiel wird und einen riesigen Schritt macht nach vorne. Wenn es gesundheitlich da fit ist, glaube ich, wird das richtig gut werden. Ich lasse ihn mir durchgehen als Senkrechtstarter. Ich kann aber auch gleich nochmal einen ganz tief aus der Versenkung holen. Ja, das mache ich aber, wenn ihr jetzt dran wart. Jetzt will ich erstmal Nick irgendeiner aus der tasmanischen zweiten Liga jetzt hier Lass erst mal Ralf machen. Also da muss ich mir vielleicht jetzt auch das ankreiden lassen. Ich bin jetzt aber auch keiner, der die belgische dritte Liga bis abends um drei verfolgt. Also von daher nehme ich auch einen, den ich eher kenne, aber wo ich mir denke, der wird nächste Saison durchstarten. Und das wäre bei mir Hugo Etiquité von Frankfurt. Der ist jetzt fit. Und ich traue ihm, also der hat jetzt natürlich einen Marktwert schon von 12,4 Millionen. Wir haben jetzt hier einen Stammspieler von Bremen und wir haben einen Spieler, der für 40 Millionen zu Paris Saint-Germain und danach für 20 zu Frankfurt gewechselt ist. Jetzt komme ich. Ja, bin ich gespannt. Ich hab mir ausgesucht, Kwashi. Und jetzt dürft ihr mir erstmal sagen, bei welchem Verein der spielt. Das ist ja quasi unmöglich. Kiel wahrscheinlich, wenn du den genommen hast. Knapp vorbei. Was hast du für einen Tipp, Ralf? Knapp vorbei, das heißt, der kommt aus St. Pauli dann? Nee, noch knapper vorbei. Der spielt aktuell bei Fortuna Düsseldorf, ist aber, ich habe nicht vergessen, dass die nicht aufgestiegen sind, der ist ausgeliehen nur von der TSG Hoffenheim. Mhm. Das ist ein Innenverteidiger, /Sechser. Von Hoffenheim ausgeliehen. Hoffenheim setzt ja sehr gerne, gerade im defensiven Mittelfeld, gerne auf junge Talente, auch in der Innenverteidigung auf junge Talente. Und da habe ich gesagt, Kwashi, das ist jemand, da haue ich hier jetzt einen raus. Das ist ein Name, den hat noch keiner von euch gehört, wie man gerade festgestellt hat. Den haben die Zuhörer noch nicht gehört. Und wenn der hier wenn wir jetzt nächste Saison an dem Punkt sind und Kwashi ist so weit wie ein Jinma, dann bin ich der größte Held, Flo. Das stimmt. Ich habe aber noch einen anderen Spieler. So, da könnt ihr mir jetzt mal sagen, wo der spielt. Ich habe, Nick weiß das natürlich, aber ich habe hier Leonardo Sciencia. Oder Sciencia noch auf der Liste. Der gewechselt ist, wohin, Nick? Sciencia. Warte. Der spielt bei Ulm. Ja. Und als Ulmer kannst du nur gewechselt sein zu Heidenheim und Kiel. Also zu Kiel oder Heidenheim, Kiel wüsste ich, also muss er zu Heidenheim gewechselt sein. Er ist zu Heidenheim gewechselt, genau. Ja. Und das finde ich, und den finde ich wirklich spannend. Ja? Also ich habe hier einen Jinma bei Sciencia. Der kommt aus der dritten Liga. War der Topscorer. Also ist auch wie Woltemade übrigens zum Spieler der Saison gewählt worden, wie Woltemade letztes Jahr. Ist es Sciencia in diesem Jahr gewesen. Aber was ich bei ihm so spannend finde, dass er erst mit 22 Jahren Profi geworden ist. Also der hat ganz lange Futsal gespielt in Brasilien und ist ganz lange gar nicht in Berührung gekommen mit dem Profifußball. Und das ist auch das, was ich bei Justin Jinma so sehe. Die Lernkurve von den Jungs, die nicht von Geburt an, die schon reingeboren sind ins Nachwuchsleistungszentrum, ist meine persönliche Einschätzung, dass da die Lernkurve nochmal deutlich steiler ist. Ich finde ihn super spannenden Spieler und vor allen Dingen, er ist ein Zehner, offensiver Mittelfeldspieler. Das ist eine der Positionen, wo man sagen würde, wo war denn Heidenheim nicht so gut besetzt? Wo hat auch Frank Schmidt immer mal wieder gewechselt? Genau diese Position. Ich glaube also, er hat, obwohl er aus der dritten Liga nur kommt, hat er realistische Aussichten, dass er zum Stammspieler wird in Heidenheim. Im Moment für 2,25 Millionen zu haben. Super spannendes Profil, weil er halt beides selber abschließt und vorbereitet. Ist ein sehr guter Call, auch weil Heidenheim Sesser geht ablösefrei und Doverdan soll auch gehen, kam jetzt heute aus den Medien. Ja, und das sind genau beide Spieler, da musst du keine Angst haben. Ja, der ist jetzt mit 25, kommt er in der Bundesliga an. Ja, 12 Tore, 15 Vorlagen. Das ist die Bilanz gewesen in der dritten Liga. So, von Sciencia. So, und den lässt mir Nick auch durchgehen. Den lasse ich dir durchgehen. Ja. Würde noch meine Backup-Tipps mitgeben. Aber, mach mal. Aber nicht zum Aufschreiben, sondern nur als Aber nicht so, einen wie Kwashi, den jeder kennt schon. Ja. Ich hab mir den Witz gemacht und dachte, ich schreibe einfach den auf, den du letztes Jahr gesagt hast. Ich habe Nelson Viper noch mit dabei gehabt, der jetzt noch mit dabei. Ich finde ihn auch einen geilen Spieler, aber. Ja, und der war ja jetzt viel verletzt auch. Und ich glaube halt jetzt im Sommer, gerade sollte Gruda gehen, Burkhardt nach rechts, Viper in die Mitte. Und links dann ja, halt aber anders. Also bei Viper, so. Der war halt auch so lange verletzt, als er zuletzt eingewechselt war, habe ich gedacht, das ist nicht mehr derselbe Spieler. Der muss aber erstmal wieder dahin. Also, ja. Und dann habe ich noch Fabio Chiarodia, der jetzt zuletzt ein, zwei gute Spiele bei Gladbach hatte. Ja. Elvedi soll eventuell gehen. Wöber geht von der Leihe zurück. Also da gehen viele Spieler weg. Gladbach hat notorisch kein Geld und Chiarodia ist schon da, hat zuletzt ein, zwei gute Einsätze gehabt. Ich glaube, der könnte auch jetzt durchbrechen. Ja, vielleicht sogar schon sehr zeitnah. Chiarodia, der hat natürlich in der letzten Saison schon zweimal von Beginn an gespielt. Ne? Ich weiß nicht, ob... Nee, also, ich hätte könnte auch noch einen... Einen hätte ich noch. Ja. Dem jetzt vielleicht, also der noch nicht gelistet ist, weil er sich nur verabschiedet hat, und zwar kann Can Usun aus Nürnberg, 18-jähriges Juwel, 16 Tore, zweite Liga, ist nicht mehr in Nürnberg, aber der wohin geht, ist noch offen. Also es wird spekuliert, vielleicht sogar nach Frankfurt, oder? Er ist in Frankfurt. Frankfurt. Ist in Frankfurt, ja. Okay. Nicht offiziell, aber er ist in Frankfurt. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre offiziell, aber ja, Usun wechselt nach Frankfurt. Okay, den würde ich auf jeden Fall auf der Liste haben, ja. Ja, gut. Hätte Woltemade hätte durchgehen lassen und Njima dann nicht, oder was? Nick, Woltemade, ich habe über Woltemade tatsächlich nachgedacht. Ach, ich habe mit einem Kumpel drüber geschrieben. Wo ist denn der Unterschied? Und der hat dir, lass mich ausreden, nee. Der hat mir Woltemade vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, nee, der hat die letzten zwei Monate ja eigentlich schon Stamm gespielt. Ja, aber und Njima hat länger Stamm gespielt als Woltemade. Ja, da müssen wir das aber beim nächsten Mal, ich hatte hier auch mal Daniel Ljubicic vor zwei oder drei Jahren, da war der auch Stammspieler beim FC, aber ich verstehe darunter durchaus auch einen mittelmäßigen Bundesligaspieler, der den Sprung macht zu einem Top-Bundesligaspieler, ist für mich auch ein Senkrechtstarter. Ja, wenn Mittelstädt, guck mal, du hattest Mittelstädt als Senkrechtstarter der Saison. Das ist doch das beste Beispiel. Mittelstädt hat ja nun schon Bundesligaspiele gehabt ohne Ende. Der Mann wurde von Marvin Plattenhardt aus dem 17. Hertha verdrängt. Nee, 18. Hertha, glaub ich sogar. Nee, aber der hat vermutlich in der Abstiegssaison auch nicht weniger Spiele gemacht für die Hertha als Njima für Werder. Ich will da auch nicht zu sehr drauf rumreiten. Aber wir müssen also, das nächstes Mal machen wir das im Vorfeld klarer. Ich kann auch jemand sein, der aber bislang halt noch nicht entscheidend zur Spitze der Bundesliga. Ich lasse Njima gelten, aber damit du den getroffen hast, muss er nächste Saison im Sommer deutscher Nationalspieler sein. Ja, gut, das ist ja selbstredend. Ja, dann wenn das dein Senkrechtstart ist, dann bin ich auch mit Njima fein. Ja, ja. Wenn Jamal Musiala nächstes Jahr den Weltfußballer gewinnt, dann bin ich vielleicht auch mit Jamal Musiala fein. Diesen Vergleich zwischen Njima und Musiala kann ich nicht ganz folgen. Aber ist okay. Ist okay. Ich habe es jetzt alles notiert hier. Ja, wir werden da nächstes Jahr wieder drauf zurückkommen. Dann hoffe ich, dass wir eine höhere Trefferquote haben. Ja? Ja. Gut. So, jetzt kommen wir zur Top 3 der Woche. Wenn ihr sonst nichts mehr zu ergänzen habt, zu der launigen Diskussion. Nee, wunderbar. Dann kommen wir zur Top 3, die Spieler, die derzeit bei uns am höchsten auf der persönlichen Einkaufsliste drauf sind. Ich habe nochmal einen tagesaktuellen Marktwert rausgesucht. Wir nehmen am 31.05. auf, gegen Abend. Ihr könnt sie also frühestens am 1.06. hören. Das nur mal so als kleine Info, was den Marktwert angeht. Und eben gerade, wer hat da? Ich habe begonnen, dann war Ralf dran. Das heißt, Nick, du bist jetzt derjenige, der starten darf. Deine Nummer 3, der persönliche Einkaufszettel, wen hast du da? Ich habe mich für quasi Can Usun entschieden. Nein, ein Frankfurter, Hugo Larsson, 1,64 Millionen. Markus Grosch hat zuletzt gelobt, dass er sich zum Stammspieler aufgeschwungen hat. Das war er zum Ende der Saison nicht mehr. Aber ich glaube nicht daran, dass Götze auf der Doppel-6 eine Zukunft hat. Ich glaube, Larsson wird sich da im Sommer doch klar durchsetzen, wenn er sich nochmal entwickelt. Aktuell für 1,6 Millionen. Hat nicht super gepunktet. Aber ich glaube, wenn er noch ein Jahr kriegt, dann könnte der richtig, richtig gut werden im Frankfurter Mittelfeld. Und auch ordentlich Punkte sammeln dann. Okay, dann darfst du reingehen, Ralf? Ja, meine Nummer 3, ich fange ein bisschen untypisch an und nehme Kevin Müller, Torwart aus Heidenheim. Gerade jetzt nach dem Saisonübergang ist man wieder auf der Suche nach allen Spielern auf allen Positionen. Und er hat 139 Punkte, kostet 1,69 Millionen. 4,09 PPS macht es und er hat nur einmal minus 1 gemacht. Also nur einmal Minuspunkte beim 2:5 gegen Augsburg. Ansonsten sehr konstant. Ja, finde ich in der Tat interessant, da mit dem Torhüter zu gehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Meine Nummer 3, ich habe ein bisschen befürchtet, vielleicht taucht aber Nick weiter oben auf, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Freiburger hier und das ist Matthias Ginter. 1,45 Millionen ist nur der Marktwert. Wenn wir uns zurückerinnern, noch in der letzten Saison, also nicht der abgelaufenen, sondern die davor, hat er 149 Punkte gemacht als Innenverteidiger. Das war richtig gut. In diesem Jahr nie richtig fit gewesen. Man hat auch so das Problem, das Gefühl gehabt, dass diese gesundheitlichen Probleme auch wirklich sehr leistungseinschränkend gewesen sind für Matthias Ginter. Jetzt hat er sich schon vor einiger Zeit operieren lassen. Der Plan ist, dass er frühzeitig in der Vorbereitung einsteigen kann beim Sportclub. Das war die letzte News zu Matthias Ginter. Das heißt also, wenn alles gut läuft, habt ihr einen Stamm-Innenverteidiger, der einer der Top-Innenverteidiger bei Comunio sein kann, wenn er sein normales Leistungsvermögen abruft. Und das zu einem super, super Marktwert im Moment noch. Also Matze Ginter bei mir auf der 3. Ich finde es schön, dass du mir jetzt weggenommen hast, cheaten zu müssen. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, ob ich Ginter oder Lienhardt nehmen soll. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme den günstigeren. Jetzt kosten heute beide 1,45 Millionen. Dadurch, dass du jetzt Ginter genommen hast, gehe ich auf meiner 2, also mit Philipp Lienhardt. Selbe Geschichte, auch lange verletzt. Ja. Leistungskrise zum Saisonbeginn bei beiden, Ginter und Lienhardt. Beide haben sich stabilisiert, beide verletzt, beide lange raus. Beide 1,45 Millionen für Top-Communio-Punkte. Ja, meine Nummer 2 dann. Ich hab hingeschrieben Freiburger Innenverteidiger und wollte dann cheaten für 1,45 Millionen. So kann ich jetzt sagen, ich nehme Philipp Lienhardt. Habe ich dir das abgenommen. Ralf, bin ich gespannt. Meine Nummer 2 würde ich mit einem Bremer gehen, und zwar mit Mitchell Weiser. Stammspieler, solider Punktelieferant, keine EM-Belastung, 3,92 Millionen bei... Warum eigentlich nicht? Ja, dass diese Frage nicht gestellt wird, aber okay. Ja. Ja, er hat schon 4 PPS. Millionen kostet. Ich weiß, ich hake hier so ein bisschen wieder drum rum, aber ich habe da halt auch wieder so geguckt, ja, schaut bei 1, 2 Millionen. Nee, finde ich in dem Fall gar nicht. Ich habe sogar noch teurere, die gleich kommen. Ja, ich auch. Da bin ich wirklich völlig losgelöst vom Marktwert. Ja, Weiser finde ich gut. Du hast also super. Maxi Mittelstädt als nächstes, Flo. Wenn du ich habe nicht Maxi Mittelstädt, ich habe Dani Olmo hier als nächstes, weil aber ich bei glaube, Barca macht der für Comunio Deutschland keine Punkte. Wieso? Das wäre jetzt bei mir, ist er mir vorbeigelaufen. Dani Olmo hat eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen, angeblich. Barca kann die wahrscheinlich nicht bezahlen, aber es sind noch mehr dran. Also unter anderem die Bayern, dafür wäre dein Guess natürlich wunderbar. Aber auch sehr viele Clubs aus dem Ausland. Ich glaube, City war dran, Barca dran und so. Barca, Bayern, City, United, Liverpool. Ja. Also da ja, weiß ich nicht. Ja, aber, ja, wenn er zu Bayern geht, wenn er zu Bayern geht und ihr habt ihn euch jetzt gekauft, dann seid ihr die größten Helden. Jack weil dann habt ihr einen Bayern-Stammspieler für 8 Millionen bekommen mit der Punktelieferant. Ja. Wenn er woanders hingeht, kriegt er keine Punkte. Und wenn er in Leipzig bleibt, das kann doch auch sein, für 8,23 Millionen. Ja, ich hatte das ehrlich gesagt, die letzten Tage war ich ein bisschen anderweitig beschäftigt. Ich hätte da nochmal, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass Olmo da so gefragt ist. Ich hätte aber auch eine ganz einfache Alternative. Ich wollte jetzt nicht nur zu viele Bremer hier wieder unterbringen, aber Romano Schmid für 3,28 Millionen finde ich richtig gut. Ganz starke Schlussphase in der Saison. Letzten Spieltag nochmal 13 Punkte rausgehauen. Er ist auf dem Sprung, ein absoluter Topspieler in der Bundesliga zu werden. Der einzige Spieler, der laut Transfermarkt.de einen zweistelligen Marktwert hat seit der letzten Anpassung. Da ist er auf 10 Millionen genau gestiegen. Ich finde ihn einen super, super guten Spieler. Er hat die EM-Belastung. Ich traue ihm noch viel mehr zu, weil was ihm manchmal fehlt, das ist die Effizienz. Und die hat er in der Schlussphase der Saison doch schon deutlich mehr unter Beweis gestellt als vorher. Ja? 4 Tore für das, was Romano Schmid, in welche Abschlusssituation er kommt, viel zu wenig in einer Saison. Aber ihn will ich auf jeden Fall auch in mein Team haben für 3,28 Millionen. Ja, wenn Dani Olmo, jetzt im Moment würde ich ihn ja auch noch holen. Im Moment steigt der Marktwert auch. Ja, dann müsst ihr nur ein bisschen auf der Hut sein. Aber ne, erinnern wir uns an Serhou Guirassy, wer da letztes Jahr drauf spekuliert hat, dass er in Stuttgart bleibt. Ja, auch. Ding, ding, ding. Jackpot, ne? Also Dani Almo, ja, Risiko ist da. Ja, momentan okay. Kannst du eh alles kaufen, weil steigt eh alles. Marktwert steigt, ja. Aber da ist es auch gerechtfertigt bei Dani Almo. Ja. Gut. Ich würde mich mit meiner Eins ganz hinten einsortieren wollen. Also ich würde euch den Vortritt lassen, wenn es okay ist. Oh, ja, von mir. Ja. Ich habe damit kein Problem. Oder Ralf, nicht? Du darfst anfangen. Wen haben wir auf der Eins bei dir? Ja, ich habe ihn als Senkrechtstarter jetzt schon genannt, aber wäre bei mir, wenn ich einen Topstürmer holen würde, Hugo Ekitike. Ja, okay, also, direkt beim ersten Versuch. Ja, super. Ja. Für 12,4 Millionen, erinnert mich sehr an Kolo Muani, von dem wir jetzt die letzten Spiele performt hat. Und ich denke einfach, da werden die 200 Punkte nächstes Jahr fallen. Also, wenn der sich so weiter präsentiert, jetzt auch mit der neuen Vorbereitung komplett, dann ist er fit. Also. Ja. Ich habe gerade mal reingeschaut, ne? Das ist natürlich schon krass. 42 Punkte in den letzten 5 Spielen. Ja. Für Ekitike. The sky is the limit. Ja, ja. Gut, müsst ihr natürlich ein bisschen was ausgeben. Ich habe einen Spieler, der ist auch nicht ganz billig, aber deutlich billiger als Ekitike, denn ich habe hier Nadim Amiri. 7,56 Millionen ist sein Marktwert. Über 6 Punkte pro Spiel mit nur einem Tor in der Rückrunde. Also überragend, was er abgerissen hat. Er ist der Mainzer Kevin Stöger. Anders als Kevin Stöger bleibt er aber in Mainz und da habe ich, wenn ihr die letzte Folge vor dem letzten Spieltag mit Tim noch gehört habt, wo Tim sagte, dass er Mainz so eine ähnliche Rolle zutraut wie Stuttgart, also nicht ganz Champions League, sondern dass sie nächstes Jahr wirklich weiter oben mitspielen, habe ich gesagt, glaube ich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Amiri da bleibt. So, das haben sie, den Baustein haben sie schon mal. Da habt ihr bei Amiri, also ich hätte im Moment, glaube ich, lieber Amiri als Stöger bei Comunio, einfach aus dem Grund, dass wir bei Amiri wissen, was wir bekommen, und bei Stöger wäre natürlich, gerade wenn er in etwas größeren Club wechselt, wo er nicht mehr diese ganz krasses Alleinstellungsmerkmal hat, wird es da ein bisschen schwieriger. Bei Amiri, da können wir davon ausgehen, dass das, er hat es über so lange Strecke gezeigt in Mainz, da können wir auf jeden Fall ausgehen, und ich würde locker 10 Millionen für Amiri im Moment hinlegen, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Hier, von euren Nummer 1 Spielern kann ich mit meinen Nummer 1 Spielern einen ganzen Kader bauen. Ja, Quaschi? Nochmal? Nein, ich bin von Quaschi weggegangen tatsächlich. Ja. Einen Jinma hätte ich natürlich auch, aber den hatte ich eben schon als Senkrechtstarter für 2,58 Millionen im Moment. 2,58 Millionen, da kann man den ja wohl noch als Senkrechtstarter nehmen, Nick. Aber okay, ja, ich will da nicht schon wieder drauf zurückkommen. Du darfst 2,58 Millionen ist mehr als alle meine Transferprios. Ja. Kannst du alle zusammen kaufen. Und ich habe gecheatet. Ich habe meine Eins jetzt dann doch gecheatet. Und zwar sucht euch bitte, bitte, bitte. Und wenn Eins die letzte Saison gezeigt hat, sucht euch die Topspieler der Aufsteiger raus. Die können richtig, richtig gut punkten. Und da habe ich von beiden Vereinen einen empfohlen. Da kommen wir jetzt zu meinem Fachgebiet. Und zwar habe ich mich bei St. Pauli entschieden für Philipp Treu, der über 7,0 im Sofascore hatte. 890.000 nur kostet aktuell. Zweikampfstarker Außenverteidiger, das heißt Sofascore-Liebling da in die Richtung. Und hat sich linker Flügelverteidiger zum Stammspieler gemausert, rechts in der Rotation mitgespielt für den aktuellen Preis. 98.000 gibt es für mich gar nichts zu meckern. Und von Kiel habe ich mich entschieden, also natürlich könnt ihr da dann auch auf, also ihr könnt auf Irvine bei St. Pauli gehen und bei Holtby bei Kiel, das sind die Topspieler. Aber beste Preis-Leistung bringt euch wahrscheinlich Alexander Bernhardsson. Stürmer ist im Winter gekommen, torgefährlich, pressingstark, zweikampfstark, wird viele Zweikämpfe führen, Thema Tim Kleindienst, und zum Spottpreis von 1,03 Millionen für einen Stürmer zu haben. Wie gesagt, der ist auch erst im Winter gekommen, das heißt, er hat auch das Potenzial, sich bei Kiel noch besser einzuleben und ist da halt wirklich, glaube ich, der Einzige, der im Sturm wirklich relativ klar gesetzt wenn ist. Wenn er an Fiete Arp vorbeikommt da, ne? Ja, er hat Fiete Arp tatsächlich verdrängt, ja. Also beziehungsweise Fiete Arp war verletzt und dann kam Bernhardsson und Bernhardsson hat Fiete Arp nicht mehr vorbeigelassen. Wir machen ja schon mal gern Fiete Arp-Witz, ja. Ja, Fiete Arp kann man auch, also ohne Scheiß, ohne Flachs, Fiete Arp kann man absolut wunderbar kaufen. Genau, er ist teurer. Ja. Ja. Aber den kannst du dir ohne Probleme, kann man sich auch einen Fiete abkaufen jetzt. Also das ist absolut in Ordnung. Aber Nick, weißt du, was ich sagen muss? Ja. Sind beide sehr gut, die Tipps. So, finde ich. weil ich mich nicht, du hast recht, und das ist vielleicht auch ein Fehler, sich nicht direkt auch sehr reinzudenken, was die Aufsteiger angeht. Ja, finde ich gut. Ja. Klar kannst du das nicht 1-1 erwarten, gerade bei St. Pauli mit einem Treu. Die Spielweise wird eine andere in der Bundesliga und trotzdem wird er wahrscheinlich keine Kommunio-Lusche sein. Ja? Das bleib ihm treu. Ja. Guten wie in schlechten Zeiten. Ja? Wir kennen das. Grüße nach Stuttgart. Ja, und damit haben wir die Saison zugemacht. Ja? Können wir abschließen. Sind wir fertig. Ja? Freuen uns dann erstmal auf die EM-Sonderfolge mit Nick und mir. Ja? Ralf wird gebannt lauschen. Auf jeden Fall. Ja? Wen wir noch außer den georgischen Messi? Ist ja mittlerweile hat ja jede Nation hat den eigenen Messi. Ja, wir kennen noch den German Messi. Wer war das? Wir kennen den deutschen Messi. Wer war das? RW4 Heiko Westermann, jetzt Co-Trainer bei FC Barcelona. Das habe ich auch gesehen. Ja. Nein, das ist natürlich der deutsche Messi. Ich wollte den Witz nur unterbringen. Also ich finde es wunderbar. Deutsche Messi war wer? Götze. Marco Marin. Marco Marin, ja, genau. Götze war besser als Messi. So war das. Götze war besser als Messi. Frankfurts Messi war Sonny Kittel. Und genau, als Marco Marin zu Chelsea gewechselt ist, haben sie ihn als German Messi vorgestellt. Ja? Oh. Ja, war nicht zu hoch gegriffen. Er hat sich gelohnt damals, die Ablöse. Ja, war eine gute Idee. Er hat Rekorde aufgestellt. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der bei mehr Vereinen war als Marco Marin. Ja, naja, gut. Also, mit dieser kleinen Anekdote, ja, und kannst du den georgischen Messi, kannst du ihn fehlerfrei aussprechen? Das wird vielleicht noch wichtig werden für nächste. Kvisha Kvaratskhelia. Hört sich gut an. Ich sag jetzt mal, war richtig. Ja, ich hätte es jetzt nicht ganz auf die Reihe gekriegt, aber ist natürlich ein geiler Kicker. Ich kann ihn sogar schreiben. Und das finde ich deutlich beeindruckender. Und, ja, nicht nur das, ich werde ihn sogar im Stadion bewundern bei der Europameisterschaft. Ich habe Karten für den Vorrundenkracher Türkei gegen Georgien. Da freue ich mich drauf. Ja, da werden wir ihn also da sehen. In Dortmund das Spiel. Danke, so viel kann ich auch schon mal verraten. Ich werde dann auch meine Tipps vielleicht direkt im Stadion scouten. Dann. Also, ja. Nächste Woche, also Nick und ich nochmal für euch da. Dann machen wir Sommerpause und dann kommen wir gegen Ende der Vorbereitung dann irgendwann mit den Vorschaufolgen für die nächste Saison. Ja, können wir vielleicht nächste Woche dann schon wieder ein bisschen mehr dazu sagen. Jetzt erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr euch an diesem Freitagabend, dass ihr nicht in der Disco seid, ne? sondern die Zeit genommen habt hier für den Podcast. Danke Ralf erstmal. Gerne. Danke Nick natürlich auch. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf nächste Woche. Wobei ich das mit dem Jinma-Ding, das nehme ich noch ein bisschen mit, aber okay. Ja, Ekitike bin ich ganz bei dir. Ja, Ekitike lasse ich dem Ralf auch nicht durchgehen. Ja, aber alles andere haben wir, glaube ich, gut verwürstet. Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine schöne Saison mit der Bundesliga. Weil wir das Thema jetzt aufgegriffen haben, ich habe mir verboten, Merlin Röhl zu nehmen, weil er zu viel gespielt hat. Da hätte ich mitgehen müssen einfach. Ich habe eine Viertelstunde drüber nachgedacht, weil ich mir Röhl verbieten wollte. Hätten wir ihm Röhl durchgehen lassen, Ralf, gerade noch, ne? Natürlich. Ja. Also ich darf mir kein Urteil erlauben bei meinem Pick. Merlin mit den Zauberfüßen hätten wir dir auf jeden Fall. Magic Merlin erlaubt. Heißt der Mann. Ja. Zu Recht. Absolut. Naja, ihr da draußen, wir hoffen, ihr hattet auch eine wunderbare Saison mit uns, mit dem Comunio-Podcast, mit der Bundesliga und mit Comunio. Habt vielleicht auch den einen oder anderen Titel geholt und wir hören uns dann zur EM-Sonderfolge und dann zur nächsten Saison wieder. Macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sage tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.